Dropkick Drama 154 und ich muss mich direkt mal korrigieren. Super Dropkick Drama 154, wir sind wieder da. Hallo Thomas. Läuft die Aufnahme? Die Aufnahme läuft. Ich bin wach. Ich bin wach, die Sonne scheint, es ist Sommer im Herbst. Wir sind wieder da. Meine Stimme ist auch wieder da. Ja, das ist ja ein Ding. Ich hatte da noch 3-4 Tage mit zu kämpfen. Ich habe das letzte Mal verloren. Wo hast du die wiedergefunden? Ja, nach 3-4 Tagen habe ich die wiedergefunden. Ich glaube, heute wird das besser. Wo lag sie denn? Man weiß es nicht so genau. Sie kam auf einmal wieder. Übernatürliche Kräfte. Ich fühle mich, als könnte ich heute sehr viel reden. Nochmal bitte, ich hab's nicht verstanden. Welche Nummer haben wir denn heute? Wir haben heute Super Dropkick Drama 154. Quersumme? 10. Richtig. Hervorragend. Ja, Thomas hatte vor der Sendung direkt schon mal kleine Probleme mit dem Rechnen. Nein, das kann man so leider haben wir das nicht aufgenommen. Ich bedauere das zutiefst. Das erste Mal, dass Thomas hier Probleme mit dem Rechnen hatte und wir haben es direkt mal nicht aufgenommen. Nein, ich hatte auch keine Probleme mit dem Rechnen. Das träumst du. Nee, ich bin ja schon etwas länger wach. Ich hatte keine Probleme mit dem Rechnen. Ich habe noch nie Probleme mit dem Rechnen gehabt. Ich sag da mal nicht zu. Ich hab's ja gehört. Sag da mal bitte nichts zu. Nee. Ich hab's ja gehört für mich. So, heute haben wir ein bisschen was zu tun. Allerdings noch ein bisschen mehr Zeit als sonst. Nee, doch nicht. Achso, nee, dann ist. Dann halt nicht. Mehr Zeit als sonst. Wie guckst du denn auf den Quatsch? Da wir eine halbe Stunde früher aufnehmen als sonst. Wir nehmen eine halbe Stunde früher auf als sonst, deshalb dachte ich so, vielleicht haben wir auch ein bisschen mehr Zeit. Wir haben ja letztes Mal schon viel zu lange aufgenommen, ist mir aufgefallen. Ja, zugegebenermaßen schon. Das Problem war, ich hatte kaum Stimme, dadurch hat das alles ein bisschen länger gedauert und wir haben weniger geschafft. Heute geht meine Stimme wieder. Du willst also einfach, weil die Stimme wieder da ist, einfach schneller sprechen. Heute läuft das für hervorragend, ich kann reden, wie ich will, wir können wieder alles diskutieren, wie wir wollen. Ich habe da gar keine Probleme mit und das sollte eigentlich auch funktionieren. Den Abend über. Ja, dann den Abend über. Ja, ab 4 ist bei mir Abend. So viel Zeit werden wir wohl nicht haben. Nee, ich meinte auch eher den Nachmittag. Aber wir haben ja heute auch nicht viel auf dem Programm. Wir haben ja heute nur den Hell in a Cell-Tipp. Ja, das heißt also dann nur den Hell in a Cell-Tipp. Ja, ausnahmsweise, weil morgen ja ein Feiertag ist, direkt am Tag nach dem Pay-Per-View eine Sonderausgabe mit einem eine Kurzausgabe nur mit dem Pay-Per-View-Review. Ja, was heißt hier nur? Also, morgen wird, denke ich mal, eine Stunde werden, so ungefähr, und heute... Ja, eine halbe Stunde. Eine Dreiviertelstunde. Also, wir haben heute jetzt, um das nicht runterzuspielen, natürlich auch noch Raw und SmackDown im Programm, das... Oh ja, und Impact. Ah, nee. Ja. Nee. Ja. Nee, über Impact reden wir nicht mehr, außer über die Pay-Per-Views. Ja, ist da jetzt der Aufbau für das, Bobby Root gegen Kurt Angle Match für Bound for Glory. Ja, wir reden nur über den Pay-Per-View selber. Wir reden über keinen Aufbau, wir reden nur über den Pay-Per-View, wenn der in, ich weiß nicht, 2 Wochen oder so ist. Also der Aufbau in der jetzigen Impact-Sendung war hervorragend. Das will ich gar nicht wissen. Impact reden wir nicht mehr drüber. Impact aber ist Geschichte. Aber trotzdem hervorragend und es war bei Impact war mit AJ Styles gegen Bobby Root. Heißt er nicht Bobby oder Robert? Ich glaube Robert und die Abkürzung. Kann man beides sagen. War bestes TV-Match der Woche. Das ist schön, trotzdem werden wir diese nette Sendung nicht besprechen, denn Impact ist Geschichte ist schrecklich, wie auch immer. Ja, aber ich habe ja das Wichtige schon gesagt. Ja. Das war Inhalt einer Minute und das bringt es ganz gut auf den Stand, wie wichtig Impact eigentlich ist. Mann, X-Division Leitermatch war auch ganz okay. Hat Brian Kendrick gewonnen, das heißt, es gibt Brian Kendrick gegen Austin Aries bei Bound for Glory. Ja, die Impact-Zeit ist jetzt gerade vorbei. Und wir geben. Ich habe noch von Hulk Hogan die Ankündigung, nächste Woche einzuschalten, weil er dann seine Retirement-Party feiert. Genau. Er hat jetzt angekündigt, dass er zurücktritt. Ja, die Sendung Micro Championship Wrestling, die ich auch weiterhin verfolge und wo ich auch weiterhin nur sagen kann, dass sie total unterhaltsam ist, scheint nicht so schlecht zu laufen. Sodass das Herr Hogan... Ich habe nur den Spiegelartikel gelesen, also diese Woche war auf Spiegel Online Hulk Hogan und hat es kurzfristig sogar auf die Titelseite von Spiegel Online mit so einem Bild geschafft, auf der rechten Seite. Ja, das sagt allerdings ja wiederum auch nicht viel drüber aus, wie erfolgreich die Sendung ist. Das ist wahr, aber es ist relativ ungewöhnlich, dass Wrestling-Geschichten bei Spiegel überhaupt auftauchen und erst recht auf der Titelseite. Ja, ich glaube, na, ich weiß nicht. Da meine ich, gab es schon, also Spiegel berichtet eigentlich über das meiste. Ja gut, das wäre dann ja auch eher Bildniveau, wenn wir da das jedes Mal bringen würden, was da immer passiert. Ja gut, dann ist es. Jetzt muss ich mir noch irgendwas, weiß ich nicht, so Bild der Woche oder Bild der Woche gibt's gar nicht, Bild der Frau oder irgendwie sowas eher, wo über all diesen Klatsch, Tratsch und was auch immer diskutiert wird, egal ob das jetzt neutral oder nicht, aber sowas, nee, das ist nichts, was der Spiegel drauf haben müsste. Nein, ich lese nicht Bild der Frau, auf keinen Fall, noch nie gemacht. Uch. Wieder ein Ungerücht mehr über mich im World Wide Web. WWE Raw Super Show vom 26.09.2011 aus dem Spring Center in Kansas City, Missouri. Das stimmt allerdings. Misery ist irgendwie so ein Film oder so, ne? Oder ein Buch. Genau. Dann treffen also beide Aussagen zu und ich meinte wohl das. Das ist allerdings dann auch mit dem Y hinten. Ich das doch wieder gut erkannt. So, die letzte Ausgabe vor dem Hell in a Cell Pay-Per-View ist es schon. Dementsprechend tippen wir den heute natürlich auch. Und Triple H kommt raus und es werden Szenen aus der letzten Woche eingespielt, wo er ja The Miz und R-Truth gefeuert hat und wieder dann recht grob aus der Halle geworfen wurden. Das wird auch alles nochmal eingespielt und es gibt so ein Video-Package, wo die unfairen Attacken von Miz und R-Truth gegen den Referee gezeigt wurden, dann dieses exklusive Video von WWE.com, wo die nochmal über die Conspiracy reden und es wurde nochmal gezeigt, wie die sich dann versucht haben, wieder bei Triple H einzuschleimen, von wegen, wir meinten das ja so gar nicht und Triple H meint, deshalb wurden die halt gefeuert. Und ja, er macht das jetzt halt, also das wird es jetzt wohl mehr geben, Leute, die sich halt nicht entsprechend verhalten, die werden gefeuert, zum Beispiel Kevin Nash. Der wurde auch entlassen, weil der als naher Freund ihn angelogen hat. Ja, also man baut dieses Triple H ist so ein bisschen außer Kontrolle des Ganzen weiter aus. Das finde ich sehr gut. Ich finde das sehr gut, Bei dass man. SmackDown ist mir das aufgefallen. In den Kommentaren von Michael Cole war das bei SmackDown noch stärker als bei Raw. Ist richtig. Nee, ich finde das sehr gut, dass das so ein bisschen immer so weiterläuft. Ich finde, es ist sehr positiv, dass das nicht so extremst auffällt und so extrem auch ins Bild gestellt wird, sondern dass es halt so nebenbei weiterläuft und man dann irgendwie in ein paar Wochen das nochmal irgendwie hervorbringen kann und sowas. Das ist richtig, aber ich glaube, das hätte man auch gar nicht irgendwie vertuschen können, dass es das letztlich dazu kommt. In der Internetzeit heutzutage, das finde ich das doch recht schwierig, dass da niemand irgendwie drauf kommt und dass das dann weiter breit getreten wird, dieses Gerücht und so weiter. Da hätte man nichts machen können. So, das Excuse Me ist zu hören und Vicky Guerrero und Dolph Ziggler kommen zum Ring. Und Ziggler ist noch ziemlich verärgert wegen letzter Woche. Jetzt werden nochmal die Bilder gezeigt, wo Hugh Jackman ja den Auftritt hat und nebst ein bisschen Werbung zu seinem Film auch noch in das Match dagegen Zack Ryder mit dem Sucker Punch eingriff. Cody Rhodes kommt noch hinzu und dann sehen wir noch die Attacke von Randy Orton aus der letzten SmackDown-Ausgabe. Beziehungsweise sehen nicht, er spricht nur über die Ausgabe darüber und dass er am Kopf genäht werden musste. Da sehen wir auch nochmal die Stelle. Weißt du, ob das wirklich genäht werden musste? Ja, klar. Okay. Das konnte man auch wirklich sehen und das war auch echt, das war nicht gespielt und das war auch tatsächlich so, dass das mit der Ringlücke haben wir ja letzte Woche drüber spekuliert. Also das war nicht so, dass da geblädet hat. Also Blut ist tatsächlich weiterhin verboten, was jetzt ein bisschen blöd ist, so kurz vor Hell in the Cell. Ja. Und es lag tatsächlich daran, dass Randy Orton den Fehler gemacht hat, halt mit der falschen Seite der Ringglocke zuzuschlagen, wo halt diese kleine Spitze ist. Und das war also im Prinzip sein Fehler, den er da gemacht hat. Ja, ich meine, dass Cody Rhodes sich nicht einfach mal aus Spaß hier den Kopf aufgeschnitten hat da oben, das ist dann natürlich auch wiederum klar. Ja. So, Christian kommt auch noch zum Ring. Also hier all die Jammerlappen sind jetzt am Ring und Christian beschwert sich über das Lumberjack-Match, dass er von den Leuten wieder rein in den Ring gerollt wurde da und Triple H erklärt Christian nochmal die Regeln, dass das halt beim Lumberjack-Match so ist und Christian fordert dann One More Match, wie er das doch schon so oft gemacht hat. Und Triple H meint, ja, gar kein Problem, One More Match. Und Christian wird erstmal bei Hell in a Cell auf Sheamus treffen. Es ist übrigens wirklich so, dass bei Hell in a Cell nur die beiden Titelmatches im Hell in a Cell stattfinden. Das ist so eine Sache, die kann ich mir über die Jahre nicht merken. Das ist. Du verwechselst das gerne mal mit Lockdown. Mit Lockdown verwechsel ich das auf keinen Fall. Diese schrecklichen TNA-Pay-Per-Views kann ich noch von der WWE unterscheiden, aber ich bin mir nie sicher, ob das jetzt wirklich alles im Hell in a Cell. Ich meine, beim ersten Mal war alles im Hell in a Cell und danach haben sie es dann gewechselt. Hm, glaube ich. Das kann sein. Ich meine, auch einmal war irgendwas, da waren auch irgendwie alberne Tag-Team-Matches. Ja, nee, da war irgendwie so ein Triple Threat Intercontinental-Match, was man sonst nie im Hell in a Cell gebracht hätte, im Käfig halt. Wobei das nochmal so schlecht war. Da waren auch Matches, wo die Zelle auch keine Rolle spielte, wo das einfach trotzdem ein ganz normales Match dann war. Ja, ich glaube, das war bei dem Intercontinental auch so. Das kann man auch sagen. Finde ich aber besser so. Bei SmackDown ist es im Kommentar einmal deutlich angesprochen. Ansonsten finde ich das in dieser Werbung, wo sie mal die Einblendung zu den Matches machen, das nicht so richtig deutlich wird. Das ist richtig. Da hatte ich dann auch nochmal geguckt, nochmal nachgeguckt, ob das denn noch wirklich so ist. Aber da ist ja immer dieser Käfig im Hintergrund, also. Das ist das einzige ist das Steven-Match, da hätte man das von der Grafik noch erschließen können. Aber das ist letztlich auch relativ egal. So, Christian. In der Wohnung ist ganz schön laut. Ja, ich weiß, merke ich auch gerade. Dürfte sich hoffentlich legen. Da wollen wir mal gucken. Christian also gegen Sheamus bei Hell in a Cell und heute bei SmackDown auf Randy Orton. Nee, bei SmackDown auf Randy Orton und heute Abend bei Raw auf dem WWE-Champion John Cena und Christian fragt dann erstmal ganz ganz froh, von wegen, ist es ein Titelmatch und Triple H verneint das und Christian ist dann ziemlich verärgert und verlässt den Ring. Ziggler spricht dann nochmal Zack Ryder an, gegen den er ja verloren hatte letzte Woche und Triple H legt ein United States Championship Match gegen Ryder fest, wo Ziggler seinen Teil verteidigen muss heute Abend und Triple H sagt auch nochmal, woo, woo, woo, you know it. Mit so einem Augenzwinkern zum Dolph Ziggler und Ziggler Guerrero verlassen dann auch den Ring. Und final kümmert sich Triple H dann noch um Cody Rhodes. Und da Rhodes den COO nicht respektiert, wäre das erste Match in der heutigen Show ein. Er wollte erst, glaube ich, ein Triple Threat. Cody Rhodes meinte dann, nee, und dann wurde es ein Fake. Erst war gar kein Match. Und dann hat Cody Rhodes ihm aber noch gesagt, ich halte dich für den schlechtesten COO aller Zeiten. Und dann ging's los. Und dann hat er gesagt, und dann kriegst du ein Match. Und dann war, weiß ich nicht, erst was normales Match, dann Triple Threat und dann wurden es immer mehr Leute. Fatal 4-Way und so weiter. Letztlich war es eine 10-Man Over-the-Top Rope Battle Royale um die Intercontinental Championship. Und es kam dann nach der Pause. Waren es eigentlich jetzt 10 oder 11 Leute? Hat er noch 10 dazu geholt oder hat er 9 dazu geholt? Bei einer 10-Man Over-the-Top Rope Battle Royale sind 10 Leute im Ring. Ja, war nicht rein aus Sicherheitsgründen werde. Ten Men over the Dingens da, Battle Royale, oder ob er gesagt hat, I'm looking for 10 men for a Battle Royale. Ich habe jetzt gerade aus Sicherheitsgründen nochmal die Namen nachgezählt, es sind wirklich 10, also die WWE hat sich da keine Fehler erlaubt. Er meinte, glaube ich, aber nicht, I'm looking for 10, er meinte doch, er hat doch einfach das angekündigt als 10 men over the top Rope Battle Royale, oder nicht? Zu lange her, kann ich mich nicht daran erinnern. Okay. WWE Intercontinental Championship 10 Men Over the Top Rope Battle Royale. Cody Rhodes besiegt Alex Riley, Justin Gabriel, Sheamus, Ted DiBiase, Daniel Bryan, Ezekiel Jackson, Drew McIntyre, Sin Cara. War das The Real Sin Cara, ne? Der Face Sin Cara. Ja, es gab ja die interessante Geschichte. Es war Ach ja, stimmt. Sin Cara und Der falsche Sin Cara ist, also Unico ist reingekommen und hat dann den Mystico quasi dafür gesorgt, dass er aus dem Ring fliegt. Dafür ist dann Unico ist der, also, nee, der ist auch nicht in den Ring gegangen, sondern Doch, der hat also dann, glaube ich, diesen der Heel Sin Rolaun Cara, bekämpft, ne? der Heel Sin Cara ist in den Ring gegangen und wollte dann halt mehr oder weniger den Platz für den Face Sin Cara ersetzen, ist dann allerdings auch rausgeflogen, relativ schnell, und lag dann Und dann hat draußen. der Ringrichter auch den anderen eliminiert, obwohl er draußen gesehen hat, dass der echte, sprich Mystico, draußen lag und da dann Unico noch dabei war. Also hätte der Ringrichter nicht auch sagen können, ey, dann ist ja der nicht richtig rausgeworfen worden. Dann war das ja Betrug, aber ist Ja, egal. ich glaube, die wollten mehr so verdeutlichen, dass beide. Machst du da Komisches? Ich habe hier gerade so eine Schale mit Ananas gegessen. Klingt sehr Jetzt seltsam. habe ich die Schale geschlossen, weil jetzt wird die in den Mülleimer geworfen, die Schale. Die Ananas musste weg und deshalb habe ich die Ananas jetzt gegessen. Klingt logisch. Ich muss ja auch mal ein paar Vitamine zu mir nehmen, ne? Ja, natürlich. Und da ich heute beim Tee trinken auf den Kuchen verzichtet habe, obwohl heute Sonntag ist, weil ich gestern zu viel gegessen habe, habe ich gesagt, dann isst du stattdessen lieber was Gesundes. Kuchen habe ich auch noch. Ich glaube, ich mache im Verlauf der Sendung mal die Ansage, dass. Muss ich mal gucken, wenn morgen der Bäcker aufhat. Ich weiß nicht, ob der am Tag der Deutschen Einheit hier aufmacht. Dann werde ich wohl, wenn wir um 3 Uhr aufnehmen, werde ich wohl während der Aufnahme ein Stück Kuchen essen. Dann Aber heute wird mal ein bisschen weniger gegessen. werde ich mich mit Hoffnung darauf, dass der Bäcker morgen aufhat, hier auch mal um ein Stück Kuchen kümmern. Zu morgen. Bist du denn dann für Kuchen essen? Das weiß ich nicht. So viel Kuchen haben die hier bei uns gar nicht. Also mal sehen. Ja, kannst ja selber backen. Nee. Überraschung gibt es dann morgen, was für Kuchen wir essen. So, ich glaube aber, mit dem Sin Cara wollten die eher so ein bisschen verdeutlichen, dass die Referees auch nicht sicher wussten, welcher jetzt welcher ist. Und dementsprechend einfach mal beide eliminiert haben. Auch wenn der eine eigentlich nur rausgeflogen ist. Vielleicht haben sie es auch gar nicht gesehen, was weiß ich. Es gab auf jeden Fall noch eine ganz schöne Hurricane Rana von dem einen Sin Cara über die Ringtreppe gesprungen. Der war schön. John Morrison war noch in dem Match mit drin, den hatte ich noch nicht erwähnt und Der ist schnell rausgeflogen. ja. Da hatte ich den Eindruck, vielleicht ist da wieder irgendein Unsinn passiert. Oder es ist einfach so, dass WWE aufgegeben hat und ihn nie über die Midcard hinauslassen will. Könnte auch sein. Da hatte ich gar keinen Eindruck von oder irgendwie gar keine Gedanken drüber. Irgendjemand muss ja zuerst rausfliegen. Cody Rhodes und Sheamus waren die letzten beiden, die noch im Match standen. Da gab es dann ziemlich viel Eingreifen und zwar zuerst, glaube ich, von Jack Swagger. Nee, das ist Quatsch. Ich bin, Jack ach Quatsch, Swagger? ich bin ja hier bei Cody Rhodes. Ich bin total verwirrt. Cody Rhodes hat. Christian kam von draußen. Genau, Christian kam von draußen und hat Sheamus erstmal direkt vorne da leicht angegriffen und Cody Rhodes hat dann irgendwie einen Angriff von hinten versucht. Das war aber nicht viel und später war dann nochmal so eine gleiche Szene am Ringrand, wo Cody Rhodes dann mit der Maske zuschlagen wollte. Allerdings ging das schief. Sheamus konnte das noch kontern. Wurde dann direkt dann nochmal von Christian angegriffen. Drehte sich dann um und lief dann direkt in den zweiten Versuch von Cody Rhodes mit der Maske. Das war erfolgreich. Sheamus ist rausgefallen über die Seile. Beziehungsweise er stand da ja schon so. Und Cody Rhodes ist weiterhin Intercontinental Champion. War nett gemacht. Ja, also man hat vor allen Dingen auch die Fehde zwischen Sheamus und Christian ganz gut dann ein bisschen weiter aufgebaut. Cody Rhodes allerdings weiß ich gar nicht. Der hat, glaube ich, gar kein Match bei Hell in a Cell. Und der hängt so ein bisschen in der Luft. Ich fand sowieso dieses Eingangssegment in Raw, wo Dolph Ziggler und alle möglichen dann dazu Triple H in den Ring kamen, um dann da, das war eine Promo-Segment, das geht ja mal ziemlich lange. Die waren alle nicht wirklich nicht wie Main Eventer. Und da hätte ich gedacht, naja, Cody Rhodes hat jetzt gar nichts und der ist aber vielleicht der nächste Gegner für Randy Orton. Da hätten sie sich vielleicht dann noch irgendwas anderes überlegen müssen. Es sind ja auch keine Main-Eventer. Nee, aber sie müssen ja mal irgendwann anfangen, Leute dahin zu kriegen, dass sie irgendwann mal zu Main Eventern werden. Und ich weiß nicht, wen, wenn sie nicht auf so Leute wie also Sheamus, denke ich, wird da hinkommen. Ich könnte mir vorstellen, dass Sheamus dann der nächste Herausforderer für Mark Henry Sheamus, vielleicht. finde ich, ist schon ein Main-Eventer. Bitte? Sheamus ist für mich eigentlich schon ein Main-Eventer, mit leichten Einschränkungen. Da würde ich auch so sehen. Aber die müssen ja noch ein paar mehr haben. Also Christian als Main-Eventer, das hat nicht so richtig geklappt, das muss man ganz klar sagen. Christian ist für mich eher so ein Semi-Main-Eventer. Der war nie wirklich im Main-Event, immer nur so, ne? Also haben sie im Prinzip, im Moment haben sie Randy Orton, dann haben sie Mark Henry jetzt seit neuestem, obwohl er wird das nicht auf die Dauer machen können, weil die Matches von ihm einfach nicht besonders gut sind, auch wenn er als Charakter super ist. Dann Nee, haben Mark sie, Henry, der wird das so lange machen, bis wie lange der Champion ist, und danach genau, danach taucht er halt wieder ab, wie es auch vorher war. vielleicht noch ein, zwei Rückmatches und dann ist Ja, der taucht dann wieder genauso ab wie auch vorher schon, und vielleicht tritt er dann ja auch irgendwann in nächster Zeit mal ab, wer weiß. nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, der ist, glaube ich, noch gar nicht so alt, ne? Ich weiß nicht. Naja, gut, der ist schon seit 15, 20 Jahren in der WWE, ne? Aber ich glaube, der hat ziemlich jung angefangen. Also ich meine, der ist noch irgendwie auf jeden Fall so unter 40 oder so. Das kann ich mir bald nicht vorstellen, aber. Und so bis 45, ich meine, einige machen ja sogar deutlich länger, aber bis 45 kann man das eigentlich gut machen. Also 5 Jahre müsste er dann noch haben. Und eben wahrscheinlich ist ja auch Spaß zu machen. Sonst wäre er ja nicht so lange dabei geblieben. Ja, also die Sachen, die er momentan macht, sind auf jeden Fall 1A. So. Christian attackierte dann noch Sheamus nach der Battle Royale. Es wurde ein Video eingespielt, wo nochmal die Attacke von Mark Henry gegen Jerry Lawler gezeigt wurde. Jerry Lawler ist bei der heutigen Raw, oder beziehungsweise war bei der Raw, nicht am Kommentatorenpult. Ersetzt wurde er durch Booker T. Fand ich cool. Kommentator ohne Jim Ross sowieso nicht so besonders wichtig und besonders viel wert. Und Booker T ist zumindest lustig. Ja, es wundert mich, Hat uns dass. ja lang, er hat uns ja lange Zeit genervt, aber im Moment hat er eigentlich eine Phase, wo ich ihn auch ganz unterhaltsam finde, muss ich sagen. Ja, ich glaube, diese Nervphase, die ist insgesamt vorbei. Dieses Oh, Einarbeiten, das ist jetzt da. glaube, er hat jetzt so seinen Rhythmus gefunden und Genau. vieles liegt auch daran, hängt auch damit zusammen, dass Michael Cole nicht mehr ganz so häufig darauf hinweist, wenn er Unsinn erzählt. Das hat er früher mehr gemacht. Das muss man einfach akzeptieren, dass der Unsinn halt lustig ist. Mich wundert es ja ehrlich gesagt nur ziemlich, dass Jim Ross noch immer am Kommentatorenpult sitzt, so wie der immer Woche um Woche runtergemacht wird. Das ist ihm, glaube ich, egal. Er Ja, hat ja kein Problem, sich da auch sozusagen zu wehren. Er schreibt ja in seinem Blog und auf seiner Webseite auch durchaus kritische Dinge zu WWE. Das kann sich ja sonst keiner, der bei WWE arbeitet, leisten. Da ist ja der Einzige, der das macht. Und ich glaube, dann nimmt er da quasi bei dem Weg quasi seine Rache. tja. David Otunga und John Laurinaitis sind Backstage zu sehen. David Otunga war Raw und SmackDown immer wieder in Backstage-Segmenten zu sehen, in so einem ganz süßen Anzug, sage ich mal. Ja, Okay, Anzug kein ist Kommentar sowieso ein darauf. furchtbares Hemd mit so einer furchtbaren Fliege. Sah sehr, sehr seltsam aus. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ja, er soll halt jetzt so wie dieser Anwalt-Nerd aus Harvard dargestellt werden, ne? Das ist richtig, aber das funktioniert nicht, wenn da irgendwie so ein Die Rolle, Muskelpaket ist. ja, ich weiß nicht, die Rolle ist, glaube ich, besser für ihn als dieses furchtbare Tech-Team, weil ich kann mir vorstellen, dass er hat ja nun wirklich in Harvard studiert, das ist ja echt, und wenn sie das noch ein bisschen mehr betonen und ein bisschen deutlicher zeigen, ich glaube, dann ist das zumindest mal ein Midcard-Gimmick, was hängen bleibt. Die Rolle ist gut, aber dieses komische Jackett oder was auch immer sind wir überlassen, das ist nicht cool. Zugegeben, ja. Beth Phoenix und Natalya sind auf dem Weg in die Halle zu ihrem Divas Tag Team Match, und die beiden können Kelly Kelly und Eve nach dem Glam Slam von Beth gegen Kelly ge besiegen. Ja, das war wieder gar nichts. Was wir mal machen. Mark Henry kommt zum Ring, und es sollte jetzt zu dem Match zwischen Mark Henry und Great Khali kommen. Allerdings, ja, Great Khali, der Ju Ja, der streckte so die Fäuste in die Höhe und hat da ein bisschen gejubelt und so weiter. Und das fand ich auch sehr, sehr, bevor Mark Henry überhaupt schon angegriffen hat, wackelte Great Khali da schon sehr, sehr interessant. Als ob der irgendwie so auf dem einen Fuß, ja, weiß ich nicht, kaum noch stehen könnte. Das sah sehr, sehr interessant aus. Das aber auch wirklich so, ne? Ja, ich weiß wohl, Also es ist schon. er hat ja wirklich, die Knie sind kaputt und alles und das ist fast ein bisschen Quälerei, dass er da überhaupt noch auftritt. Ja, ist richtig. Also, es sah sehr interessant aus. Ja, und dann kommt Mark Henry von hinten und streckt The Great Khali nieder und zeigt dann noch den World Strongest Slam. Das sah eindrucksvoll aus. Wie Mark Henry Great Khali fertig gemacht hat, das finde ich, ist als Aufbau für das World Heavyweight Championship Match Hell in a Cell sehr, sehr gut. Das sah natürlich super aus und vor allen Dingen musste man sich nicht ein Great Khali-Match angucken, was ja dann immer furchtbar ist. Der einzige Nachteil ist, dass das tolle Great Khali-Match dann am Freitag kam. Was auch nicht so schlimm war. So, der Käfig ist recht weit runter. Also, ja, heute bei Raw war ein Käfig. Nein, nein, es war eine Zelle. Ja, es nennt sich auch Käfig. Ja, für mich ist aber ein. Es heißt auch nicht in der Cage. Also, für mich ist so etwas, so also eine Konstruktion auch ein Käfig. Da sperrt man auch leider hin und wieder mal Tiere ein. Das gibt es auch in Zoos. Aber es ist eigentlich eine Zelle. Das gibt es auch in Zoos. Da sind dann auch so vier Wände, oftmals auch mehrere. Da ist dann auch ein Dach drüber in der Regel. Das nennt sich dann auch Käfig. Nee, es ist ein Käfig. Nee, es ist ein Käfig, eindeutig. Nee, da kannst du jeden normalen Menschen fragen. Der würde ja immer sagen, das ist ein Käfig. Zum Glück. Also eine Zelle ist für mich irgendwie, sind für mich, weiß ich nicht, so ein paar Wände, wo dann irgendwie so ein Gitterdingens vor ist. Das Ganze ist dann auch im Gefängnis und ein Käfig ist für mich ja halt das, was ich jetzt die ganze Zeit hier schon beschreibe. Das heißt, morgen ist Hell in a Cage. Nein, der Pay-Per-View heißt interessanterweise Hell in a Cell. Das liegt wahrscheinlich damit zusammen, dass es auch noch ein Steel Cage Match gibt und dieses Steel Cage Match schon vorher nach dem richtigen Begriff genannt wurde und man nicht einfach noch ein Match mit Cage drin haben wollte und deshalb wurde man das Wort Zelle genommen, was vielleicht eine symbolische Darstellung dafür ist, dass die Leute, die in diesem Ding sind, so ein bisschen ja wie halt im Gefängnis halt so, ne, so eingesperrt und sowas sind. Das ist Ja, nee. es ist also mehr ein symbolischer Begriff als eine Beschreibung für das, was es wirklich ist. Habe ich nicht, aber kann ich mir gut vorstellen. Irgendjemand hat geschrieben, oder irgendjemand vom WWE hat sich wohl dazu geäußert, dass das sehr, sehr teuer war und viel teurer, als man sich das denken würde. Da hatte ich dann so meine Zweifel, ob sich die Kosten denn gelohnt haben. Es wurde nicht allzu viel gemacht. Ich kann mich daran erinnern, letztes Jahr bei Hell in a Cell, da gab es diesen coolen Moment, wo John Cena Randy Orton oben auf dem Käfig RKO tat. Ach, Quatsch. FU tat. Oder andersrum? Nee. Nee, Erinnern. das, Da oben das war auf das dem war gut und Käfig dann hat war das stand oder da Zelle vielmehr? ja oben auf dem Käfig. Auf der Zelle. Käfig. Auf der Zelle. Auf der Zelle, meinst du, die waren noch im Gefängnis oder was? Natürlich. Es wäre auch mal die Idee, mal wieder so ein Match zu bringen, wo die im Gefängnis kämpfen. Wo hatten wir denn das mal? Nee, das war dieses Big Boss Man, das war ja das, wo dann der Verlierer ins Gefängnis musste. Ich würde mir ja mal wünschen, so ein Match in der Schule. Das fände ich mal interessant. Ja, das kannst du ja mal organisieren. Könnte man machen, könnte man Ärger bekommen. So, auf jeden Fall kommt John Cena heraus und John Cena hat an dem Abend ziemlich viel Jubel bekommen. Ja, war wohl die richtige Stadt für ihn. Ja, und Cena meinte, dass er diesen Sonntag in die Hölle geht. Da haben sich natürlich alle gefreut, ich mich auch und ja, das war natürlich nur ein Wortspiel und man hat dann nochmal das Hell in a Cell Poster präsentiert bekommen auf dem Bildschirm, wo sein Gesicht ja so abgebildet ist in den Flammen. Nee, mir gefällt das Vengeance-Poster sehr gut, aber dazu später. Oder auch nicht. Das Mark Henry, ja, das hatte ich letztes Mal, glaube ich, schon mal erwähnt. Hast du auch schon gesehen? Na gut. So, Cena sagt noch, dass er am Sonntag gewinnen wird. Also Wahnsinns-Promo ist das nicht. Das ist jetzt einfach so ein Aufbau-Promo. Es war Fand ich auch, das war eigentlich überflüssig für mich. ein bisschen anders als die normalen Cena-Promos, muss ich sagen. Es war ernster als sonst. Er hat ja sonst mal seine Promos, wo er dann seine Scherzchen macht und dann werden die immer ganz furchtbar und zum Glück hat er diesmal keine Scherzchen gemacht. Ja, es war ganz interessant, dadurch, dass der Käfig da so halb runterhing. Und ja, schon ganz interessant. So, dann kommen noch Alberto Del Rio CM Punk. Nee, Alberto Rio CM Punk nicht, sondern Alberto Del Rio und CM Punk. Und Alberto Del Rio und CM Punk setzen sich ans Kommentatorenpult. CM Punk hat seine tolle Kommentatorenjacke wieder an. Diese Jacke hat er sich von John Laurinaitis geliehen. Deshalb war die auch so riesengroß. So, da kommt noch Cenas heutiger Gegner Christian das Match geht dann noch los. Und es gab dann einen Moment, wo John Cena Christian so übers Kommentatorenpult geworfen hat, wo sich Rio und Punk dann natürlich nicht so sehr gefreut haben. Und letztlich gab es dann DQ-Sieg für John Cena, nachdem er von der Rio attackiert wurde mit so einem Kick, glaube ich. Und dann wollte noch, dann kam noch CM Punk in den Ring und wollte der Rio noch eine Attacke verpassen. Der Rio konnte flüchten und es blieben dann halt Cena und Punk im Ring zurück, haben sich allerdings auch nichts weiter getan. Nee, dieser Stelle noch nicht. Und der Rio meinte dann nochmal, dass es sein Schicksal ist, WWE Champion zu werden am Sonntag. Immer noch. Das United States Championship Match ist Match 4 auf der Card. Und Dolph Ziggler besiegt hier Zack Ryder, nachdem. Ja, das ist jetzt schwierig. Swagger attackierte Ryder und Ziggler zeigte den Zigzag. Das ist so die Kurzfassung. Es gab da ziemlich viele Eingreifen mit Vicky und dann Swagger und dann auch nochmal doppelt, weil es erst nicht geklappt hat und so weiter. So dass Und dann Dolph hat Ziggler dann letztlich Ding den Zigzag noch zeigen da konnte. außen attackiert. Ja, Ziggler konnte dann letztlich den Zigzag zeigen und ist weiterhin United States Champion. Ja, ich hätte mir das auch für Zack Ryder durchaus gegönnt, aber ich glaube, der bekommt noch irgendwie so einen Titel. Ich glaube, da hat er eine recht gute Chance drauf. Ja, wenn Thiel bekommt, weiß ich nicht, aber es wird sich zeigen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Ziggler, Swagger, Kofi Kingston, Evan Bourne, ob da irgendwas jetzt beim Pay-Per-View ist. Ich glaube noch nicht, aber wir werden nachher nochmal auf die offizielle WWE-Seite gehen, um das alles nochmal festzustellen. Zu den Tag-Teams gab es ja auch noch die News, dass der Uso, dieser eine von denen, Ja, der hat auch eine Runde Auto gefahren. ein Auto gefahren ist. Ja, der ist mit dem Auto gefahren. Und wenn WWE-Superstars mit dem Auto fahren, kommen nie bei allzu gute Dinge raus. Ja, vor allen Dingen, wenn man betrunken Auto fährt, so wie der das gemacht hat. Das kommt noch dazu. Und er ist dabei halt erwischt worden und von der Polizei einkassiert worden und gegen Kaution freigelassen worden. Muss man mal gucken, ob das dann oder beziehungsweise welche Folgen es dann gibt von der WWE. Oh, ich bin gerade auf der WWE-Seite, die haben hier ein neues Design. Das Neues Design. sieht nicht mal so schlecht aus, mal davon abgesehen, dass, mal davon. Den Rechner laufen, weil ich vorhin noch das gemacht habe. Ja. Nee, das sieht nicht mal so schlecht aus, mal davon abgesehen, dass oben rechts so ein Latest News-Dingens ist. So ein Blöckchen, das sieht sehr billig aus. Das sieht so ein bisschen aus Bild.de-mäßig. Nur so als Vergleich. So, irgendwo sollte dann auch die Karte zu finden sein, und zwar unter Shows und dann WWE Hell in a Cell. Und da ist irgendwo die Karte. Da. Und die Tag Teams haben kein Match. Es bleibt bei den 5 Matches, die im Fernsehen angekündigt wurden. Wir befinden uns übrigens gerade 9 Stunden, 25 Minuten und 15 Sekunden weg vom Pay-Per-View. Das nur so nebenbei. Hallo Thomas. Weil ja auch wenn du WWE.com aufrufst, leitet es auch automatisch auf die deutsche Seite um. Ja, das ist, seit es die deutsche Seite gibt, ziemlich nervig. Du musst dann einfach immer nochmal auf www.com gehen. Oben im Feld, dann funktioniert das. Das ist ziemlich nervig zugegebenermaßen, aber. Man muss dann nochmal oben die Nochmal Adresse oben ändern, oder was? www.com und dann funktioniert das. So, nach dem Match geben sich Ziggler und Swagger nochmal die Hände. Und wollen einen Ryder attackieren, dann kommen allerdings Evan Bourne und Kofi Kingston dazu, machen den Safe. Teddy Long kommt in die Halle und macht das, was er immer macht, und zwar legt er einen Tag Team Match fest. Beziehungsweise noch ist es ein Handicap Match. Auf Raw. Ja, es sollte ein Six-Man Tag Team Match sein, wenn Vicky dann schnell genug jemanden findet, der in dem Match mitkämpft. Also Airboom und Zack Ryder gegen Dolph Ziggler und Jack Swagger. Und in dem Match kommt Vicky Guerrero dann mit ihrem sechsten Mann, beziehungsweise mit ihrem dritten Mann. Und das ist Mason Ryan. Der kommt dann ins Match. Das ist ein sehr komisch aufgebautes Match für einige Zeit lang. Man hatte auf den Tag von den Heels gewartet, ja. Dadurch, dass man wollte halt, dass Mason Ryan reinkam. Das war sehr seltsam gemacht. Das sollte eigentlich auf der Face-Seite so sein. Naja, als Mason Ryan dann reinkam, hat er auf jeden Fall erstmal ordentlich Dolph Ziggler und Jack Swagger zerstört. Er war ganz eindeutig auf der Face-Seite, hat dann auch noch sehr, sehr sympathisch gelächelt. Also da wirkte er als wie so ein ganz normaler Mensch. Und Zack Ryder hat dann den Rough Rider gegen Ziggler gezeigt und hat damit den Pinfall für das Face-Team eingezogen. Also schon wieder ein erfolgreicher Pinfall-Sieg für Zack Ryder. Was machst du da gerade? Das sind ja nur 5 Matches auf der Karte. Ja, das hatte ich ja gerade schon mal erwähnt. Das sind die fünf Oder Matches. habe ich nicht zugehört? So, jetzt bin ich wieder in Gedanken wieder dabei. Das ist nett zu Haben Sie wissen. auch, da haben Sie auch ein Bild von dem Sin Cara mit der neuen, also von dem Unico. Wir müssen da mal anders sagen. Das ist ja audiotechnisch schwierig zu verarbeiten, wenn man das Bild nicht sieht. Also der blaue ist quasi Mystico und der andere ist Unico. Und da haben Sie auch ein Bild von dem mit dem. Da hätte ich mir ja Ja, mal. der andere ist schwarz und das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an Curryman von TNA, was nicht allzu schön ist. Also für mich, also ich sage jetzt, damit das rein audiotechnisch einmal bekannt ist, ich sage mal Face und Heel Sin Cara, das geht schneller, als wenn ich Mystico und Unico sage. Grundsätzlich finde ich ja die Idee, dass der Hunico jetzt dann einfach andere Klamotten und dann dunkler hat, gut, aber Es sieht ein wie bisschen sie das billig mit aus, ne? dem gemacht haben, hat mir nicht so gefallen. Es sieht ein bisschen billig aus, oder nicht? Ja, ich hätte nach dem Promo mir das, hätte das mir gewünscht, dass der erste Match mit der blauen Kleidung irgendwie oder mit zumindest mal mit der blauen Maske im Ring hat und dass er dann die blaue Maske abnimmt und darunter dann eine schwarze Maske zum Vorschein kommt. Ja, das fand ich jetzt von der Präsentierung nicht so schlimm. Ich finde allerdings die schwarze, das sieht zumindest auf diesem Bild, sieht das sehr billig aus. Ja, hat mich auch nicht. Zeigen wird sich dann zeigen, jetzt, wenn wir das heute Nacht bzw. morgen beim Pay-Per-View sehen. Ja, morgen früh ist es ja. Aber grundsätzlich noch schlimmer wäre es gewesen, wenn sie beide in gleicher Klamotte angetreten wären. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Ja, so schlimm ist dann auch nicht, aber schon richtig. So, Airboom und Wo sind wir Long. denn jetzt eigentlich? Bei welchem Match? Jetzt bin ich wieder dabei. Ja, ich mache jetzt einfach weiter. Ich mache das nicht nochmal. Airboom und Long Wo sind wir denn Island. jetzt? Airboom und Long Island IC. Zack Ryder lassen sich da noch feiern und Mason Ryan steht lächelnd auf der Auch. Stage. Das Wirkt habe sehr ich ja noch sympathisch. mitbekommen. Ich dachte, du wärst schon 2 Matches weiter. Es folgt ein weiteres Videopackage zu Hell in a Cell. Dann wird die Matchcard einmal durchgegangen. Backstage sitzen dann Dolph Ziggler, Cody Rhodes, Christian, Vicky Guerrero und David Otunga in so einem kleinen Stuhlkreis zusammen und besprechen dann nochmal ein paar Sachen. Und Otunga plant so ein bisschen was und er meinte, man könnte die WWE wohl anklagen wegen unsicheren Arbeitsverhältnissen und fragt die ganzen Leute, die dabei sitzen, ob die denn mit der Idee einverstanden sind. Und ja, die sind alle dabei. John Cena setzt sich für das nächste Match zu dem. Wie war das? Das hatten wir doch schon mal, dass es in der WWE mal so eine Gerichtsverhandlung gab. Das war doch irgendwas mit DX und Hornswoggle. Weiß ich gar nicht mehr. Kann Ja, ich schon eine mich Weile gar her. nicht dran erinnern. So, ja, Main Event. John Cena setzt sich zu den Kommentatoren. Und CM Punk besiegt Alberto Del Rio nach einem Kick gegen Rios Kopf. Das war ein überraschendes Ende. Hatte ich so schnell nicht erwartet. Nee, das fand ich auch. Das war ein bisschen seltsam. Das war so, weil da war kein Finisher und nichts, 0815 davor waren nichts. keine Nearfalls und dann wie aus heiterem Himmel war auf einmal das Ende da und ein ganz klarer Pin. Das fand ich schon ein bisschen überraschend. Andererseits finde ich eigentlich auch ganz gut, wenn man nicht immer über die Finisher das bringt. Ja, wobei bei so Main Eventern weiß ich nicht. Das kann dann auch so ein bisschen so wirken. Und na, der ist ja schnell K.O. Aber in dem Fall wollten sie es vielleicht. Vielleicht ist tatsächlich Alberto Del Rio schon wieder an der Reihe, dass er schon wieder den Titel bekommt. Vielleicht wollten sie bewusst dann so ein bisschen die falsche Fährte legen. So, nach dem Match wird auf einmal der Käfig runtergelassen. John Cena bringt dann so Ricardo Rodriguez in den Ring, beziehungsweise er stößt ihn da jetzt nicht so rein, aber naja, ist auch egal. Da gab es diese eine Szene, die sah recht gefährlich aus, als John Cena da unter dem Käfig stand. Also da wurde er runtergelassen und da fast mit dem Kopf da von dem Käfig so mehr oder weniger getroffen wurde. Ja, wobei der Käfig ja in der Regel relativ langsam runterkommt. Ja, aber trotzdem, wenn so ein Käfig da runterkommt, John Cena mit dem Kopf noch gestanden hätte, ja, vielen Dank, du. Ja, da glaube ich nicht, ob das so, dass das so ein Stoß ist, du. Das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. So schwer ist die Zelle auch nicht. Nee, so schwer nicht, aber es ist bestimmt noch nicht leicht, der Käfig. So, Ricardo Rodriguez bekommt GTS und Attitude Adjustment von Punk und Cena verpasst. Wenn Ricardo Rodriguez mal was abbekommt, da sind die. Ich fand das ein komisches Segment, weil irgendwie wirkte das so, als wenn die beiden die beiden Babyfaces, CM Punk und John Cena, den schwächeren Ricardo Rodriguez, auch wenn er jetzt Heel ist und wenn er irgendwie fies ist, trotzdem war das irgendwie so zwei Starke gegen einen Schwachen, das ist eigentlich Ja, eher so da wie. wollte ich gerade was zu sagen. Ricardo Rodriguez, den, wenn dem was angetan wird, und das ist über die letzten Wochen sehr oft passiert, auch durch John Cena des öfteren Mal, da bin ich immer sehr zweigeteilt und man merkt das auch am Publikum, dass da auch nicht so die Riesenreaktionen kommen, was meiner Meinung nach jetzt nicht einfach nur an dieser Situation lag, sondern auch, weil die letzten Wochen gab es ja auch schon, einfach daran, dass viele Leute auch einfach den Rodriguez ziemlich gut finden und dass der ja auch in der ganzen Situation immer so dargestellt wird von wegen, dass er nur das macht, was er über Del Rio halt machen soll, dass der gar nicht so der schlimme Heel-Charakter ist. Dementsprechend finde ich das etwas deplatziert auch. Finde ich so auch nicht gemacht. Punk und Cena Dann taucht versuchen sich dann irgendwie noch. seltsamerweise der Rio auf. Was? Und dann taucht in diesem Segment auf einmal wie aus dem Nichts Alberto Del Rio Nee, auf. noch nicht. Punk und Cena versuchen sich dann noch gegenseitig FU bzw. GTS zu verpassen. Dann kommt Del Rio bewaffnet mit einem Stuhl. Ich denke, der war irgendwie unterm Ring oder so. Ja, man hat den nicht mehr gesehen und Del Rio hat einen Stuhl dabei, verpasst beiden Stuhlschläge. Del Rios Musik ertönt und das war's mit der Raw. Die waren ziemlich heftig. Ja, jetzt nicht Also war so. nicht in Richtung Kopf, aber da hat schon richtig kräftig den Stuhl da geschwungen. Also die haben bestimmt ein paar blaue Flecken abbekommen. Ja, fand ich relativ normal. Naja, auf jeden Fall, Del Rios Musik ertönt und das war's mit Raw. Also die Szene jetzt am Ende im Ring, wo Del Rio mit dem Stuhl stand und Cena und Punk da lagen, die war schon nicht schlecht so als Aufbau. So vom Bild her. gezeigt, sodass man weiß, worum es geht, aber ich vermute, dass der Pay-Per-View trotzdem keine besonders guten Verkaufszahlen haben wird. Nee, das eh nicht. Der Aufbau war in Ordnung jetzt auch. Also für die 2 Wochen war der gut, aber. Ja, aber 2 Wochen ist halt zu kurz, muss man einfach deutlich sagen. Genau, deshalb habe ich ja auch gesagt, Was für sie die in zwei zwei Wochen. Wochen machen konnten, das haben sie gemacht, aber das ist halt aufgrund der Zeit zu wenig. Das ist übrigens das einzige Match, wo ich nicht hundertprozentig sicher bin, auf was ich tippen soll. Aha, da mache ich mir vor dem Pay-Per-View noch keine Gedanken drüber, was ich tippen soll. Ja, weil wir heute ja tippen, muss man sich ja Gedanken drüber machen. Ja, das mache ich während wir tippen. Ja, das war Super Raw. Die Super Show und die war ich, fand ich auch ganz gut. Jetzt muss ich mal überlegen, wer war denn eigentlich von SmackDown dabei? Christian war dabei, Sheamus, ja doch, waren einige dabei. Ja, das sind so Sachen, da mache ich mir keine Gedanken drüber. Raw ist für mich Raw, egal wie viele SmackDown-Leute da sind. Ja, das Muss ich finde ja ich darüber relativ. Gedanken machen. Nee, da mache ich mir gar keine Gedanken drüber. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich froh, wenn ich das nicht so merke. Ja, Äh, machen ja, wir wie, mal, ja, wie fandst du denn, wie fandst du die Sendung? ne? Ich fand es ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Mhm. Also es Ja. war alles so 0815. Es war jetzt nichts besonders schlecht oder schlimm. Es war alles solide und okay, aber es war auch nichts, wo ich sage, da werde ich mich auch in 2 Monaten noch dran erinnern. In dieser Woche ist das und das passiert. Ich werde die wohl ja, ich habe das meiste jetzt ehrlich gesagt schon vergessen. Also aus dem Ich Kopf, wenn ich man jetzt wird von dem, sich. was du erzählt hast, weil ich mir auch keine Notizen gemacht habe, nicht viel sagen können, bis auf dieses Schlusssegment. Das ist dann noch einigermaßen im Kopf geblieben. Ich werde mich jetzt übrigens bemühen, das wieder etwas freier zu erzählen. Das ist schöner als Das klingt doch vorlesen. interessanter. Ich glaube, also na, ich glaube, ich merke das ja auch. Ich hatte da ja auch diese Szene vom letzten Jahr Raw vor Hell in a Cell erwähnt. Diese Szene, Hell in a Cell vor Raw, die immer für den Aufbau sind, die merkt man sich ganz gut. Aber trotzdem. Die sind immer ganz gut, auch wenn die ähnlich vom Prinzip sind. Das macht gar nichts, weil die sind immer gut. Also da ist das 0815 sogar gut. Ja, SmackDown, TV-Ausstrahlung am 30.09.2011 aus dem Scott Trade Center in St. Louis, Missouri. Genau, vorgestern. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Missouri, ja, habe ich wieder falsch ausgesprochen. Ja, du sagst immer Misery. Ja, das kommt, wenn ich das so schnell dahin rede. Vielleicht, Misery ist ja das Elend. Vielleicht ist es in Missouri alles ganz elendig. Das weiß ich nicht. Da möchte ich mich gar nicht zu äußern. So, SmackDown startet mit Booker T, der reinkommt. Ich weiß gar nicht, bin gerade am Überlegen, was der eigentlich gemacht hat. Oh ja, Booker T kündigt Booker T den. kam in den Ring und hatte ein spezielles Interview Ja, angekündigt, genau, Mark Henry kam heraus und wurde direkt interviewt. im Ring führen wollte. Ja, genau. Ja, Mark Henry kam heraus und meinte, bei Night of Champions ging es nur um den Titel und beim Pay-Per-View Hell in a Cell will er jetzt Randy Orton in die Hall of Pain aufnehmen. Ja, also ordentlich eins auswischen. Und in der Hall of Pain befinden sich ja jetzt schon Big Show Kane und Jerry Lawler. Genau, Jerry Lawler hat er neu hinzugefügt und Randy Orton kriegt dann einen Ehrenplatz. Ganz interessant fand ich in dem Interview so die Dynamik zwischen Booker T und Mark Henry. Weil Booker T hat gesagt, er wäre ja der Erste gewesen, der ihm gratuliert hätte zum Titel und er selber wäre ja sechsmal oder fünfmal Champion und wüsste, wie schwer das ist, da hinzukommen. Ja, Mark Hat er Henry gesagt, fühlte die sich dann angegriffen und meinte von wegen, hier Booker, meinst du bist auch sechsmal besser als ich, nur weil du sechsmal den Titel hattest und ich nur einmal und so. Genau, und dann Booker T hat ihm auch zweimal beim Interview Hand angeboten, hat Mark Henry immer ausgeschlagen. Ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, ob sie vielleicht doch mal vielleicht in einer TV-Show noch irgendwie Mark Henry gegen Booker T als so kleines Sondermatch planen. Weil ich Ja, glaube, ich dann hatte ist ja. Henry, wenn er Booker T so ähnlich wie Jerry Lawler nur dann in einem regulären Match fertig macht, und Booker T ist ja noch sehr gut in Form. Da könnte er nochmal richtig bisschen was durchgewinnen. Ich glaube, das Match, das könnte man auch durchaus für ein Pay-Per-View machen. Der könnte wohl ganz interessant und gut so Ja, wenn für die man es Buys. aufbaut, ne? Also damals bei Miz gegen Jerry Lawler, das war ja ganz gut. Das fand ich ehrlich. Ja, ich weiß nicht. Fand ich das Also das schrecklich? Nee, Leitermatch war schrecklich fand ich das final nicht. nicht ziemlich gut, aber ich bin mir nicht sicher, ob das Leitermatch im Pay-Per-View war oder ob das Leitermatch bei Raw war. Das Wir hatten ja Leitermatch. zwei Matches und das eine war das Leitermatch. Ich glaube, das Leitermatch war bei Raw, ne? Und dann kam ja noch Michael Cole dazu und hat Jerry Lawler quasi unten festgehalten, sonst hätte er ja den Titel von der Stimmt, die hatten ja Leiter sogar ein mit der Leitermatch. Leiter Ja. geholt. Ja, das war bei Raw. Das hat mir besser gefallen als das Pay-Per-View-Match. Das hätten sie besser beim Pay-Per-View bringen sollen. Ja, so wahnsinnig toll fand ich die nicht. Ich fand das sehr gut. So, Henry sagt dann auf jeden Fall noch, dass er bei Hell in a Cell Randy Orton's Karriere beenden will oder wird. Und da kann noch sein heutiger Gegner The Great Khali auch nichts dran ändern. Und das Match kommt als nächstes. Diesmal ist es auch wirklich ein Match. Great Khali sah teilweise sogar ganz gut aus. Mark Henry konnte sich dann letztlich durchsetzen. Er zeigte erstmal zweimal diesen World Strongest. Ja, was ist denn das? Slam. Den Big Slam. Zeigte er zweimal. Da gab es Das in zeigt den. ja, er hat zweimal so einen Splash gezeigt und Ja, dann am Ende hat den. er noch den Ja, ich meinte ja immer, er hat zweimal diesen Big Splash oder Splash, was auch immer es ist, gezeigt und das brachte ihm dann auf jeden Fall nur den Two-Count und dann hat er ganz locker leicht einfach nochmal zum World Strongest Slam angesetzt. Es gab auch kaum irgendwie Konter von Great Khali da und das war dann auch. Das war es dann. Sah sehr gut aus. War gut. Stellt Ja, Mark Henry wieder gut an, war wenn er jetzt Great Khali nochmal so vernünftig besiegen konnte. als Engel, um ihn weiter als Monster aufzubauen, war das gut. Als Match war das halt nicht viel. Da sage ich mal nicht zu. So, Henry nimmt da noch einen Stuhl und legt Carlys Fuß da so in diesen Stuhl rein und führt dann noch diesen Top Rope Splash aus, wie auch schon bei Kane und Big Show. Und dann kommen doch direkt diese ganze Medizinleute rein und kümmern sich da um Great Khali. Der war dann Backstage noch auf so einer Trage zu sehen. Es hat mich gewundert, dass er da drauf gepasst hat. Als die Trage reingebracht wurde, dachte ich noch, das passt ja nie im Leben. Und dann kam Jinder Mahal noch vorbei und beschimpfte Kali auf Punjabi und Theodor Lang hat dann Jinder Mahal zurückgehalten. Nach dem letztwöchigen Squash-Match, dass Jinder Mahal schon weg vom Fenster ist, aber da sieht ja fast so aus, als wenn die Fehde noch irgendwie weitergeführt werden soll. Ich bin mir da nicht so sicher, das ist sehr seltsam, aber interessant. Ja, sonst hätten sie ja diese Szene da nicht machen sollen, wenn sie da Ja, das nicht weiß ich hinkommen. nicht, ob das jetzt war. Oh Gott. Das ist so eine Sache, ob man das immer so sehr hinterfragen sollte. Also von der Logik her müssten sie es machen. Natürlich recht, ich folge nicht immer der Logik. Und verwerfen Ideen immer sehr, sehr schnell. Was ich mich jetzt gerade eigentlich mal frage. Zumindestens, aber zumindestens ist Binder Mahal noch nicht gefeuert, weil sonst wäre er in diesem Segment ja nicht aufgetaucht. Ja, was ich mich gerade frage, ist, was ist jetzt eigentlich mit Miss und Aschuf? Die wurden ja gar nicht mehr erwähnt, ne? Bei SmackDown nicht und bei Raw eigentlich auch nicht, oder? Ja, das ist sehr seltsam, ne? Die waren jetzt einfach eine ganze Woche nicht im WWE-Fernsehen. Und Sind es wurde noch nicht mal weiter was gesagt. Es vielleicht. wurde einfach nur gesagt, die sind gefeuert und fertig, nichts anderes. Ja, vielleicht gibt es ja wieder sowas Ähnliches wie damals bei Nexus. Dass die beiden, vielleicht haben sie sich dann noch irgendwie jemanden dazugeholt, irgendeinen Run-In machen. Oder dass zum Beispiel jetzt, wo die ganzen Beschwerden über Triple H sich häufen, dass die sich mit den anderen, die unzufrieden sind, zusammentun und dann so eine Gruppierung gegen die Etablierten kommt, irgendwie sowas. Ja, möglich. Auf jeden Fall ganz interessant, dass sie In diese Woche nicht dem Fall, dabei wenn die waren. sowas haben, ist es natürlich gut, die tatsächlich auch länger, nicht nur eine Woche, sondern über längere Zeit mal gar nicht auftreten zu lassen, Ja, klar. weil dann natürlich der Überraschungseffekt da ist. Richtig. Das ist auf jeden Fall ganz interessant. Dann kommt das zweite Match. Ein Tag Team Match. Ne, gar nicht wahr. Gar kein Tag Team Match. Es kommen zwei Tag Teams raus, aber es ist ein Singles Match. Jack Swagger kommt in Begleitung von Dolph Ziggler und Vicky Guerrero raus. Evan Bourne mit Kofi Kingston und Jack Swagger kann Evan Bourne Wir Aufgabe im Enkellock besiegen, da gab es diese ganzen. Genau, das habe ich verwechselt mit Raw. Ja, genau. Da gab es diese ganzen Eingriffe, wo dann erst, wo sich dann Dolph Ziggler revanchiert hat, sozusagen bei Jack Swagger, der ja bei Raw für Dolph Ziggler eingegriffen hat und dann hat Vicky Guerrero noch mehrmals eingegriffen. Evan Bourne wollte dann auch den Top Rope, diesen 450 Grad Splash zeigen, nachdem schon einige Male eingegriffen wurde. Vicky hat ihn dann wieder runtergestoßen, dann kam Jack Swagger noch, nee, Dolph Ziggler noch mal irgendwie. Es gab auf jeden Fall sehr, sehr viele Eingriffe. Auf jeden Fall letztlich gab es dann den Enkellock von Jack Swagger und den Sieg. Ich muss sagen, dieses Team aus Jack Swagger, Dolph Ziggler, Vicky Guerrero, das finde ich so ganz interessant, um mal zu sehen, was sich daraus so bildet. Bei Raw zum Beispiel, als Mason Ryan die beide fertig gemacht hat, da gab es ja erstmal wieder ordentlich Stress von Vicky Guerrero, warum auch immer. Also finde ich ganz interessant, was sich daraus entwickelt. Ja, das ist ganz gut, weil da ist auch Vicky Guerrero tatsächlich so als klassischer Heel-Manager, so wie Ja, das früher gibt's ja nur noch Bobby wenig, Eaton dementsprechend ist das super. oder Mr. Fuji. Das ist ganz interessant, dass sie quasi die einzige ist, die so diese Tradition des klassischen Heel-Managers fortführt. Und das macht sie sehr, sehr gut. So, dann kommt direkt das nächste Match, das dritte. Der Face Sin Cara, also Mystico, besiegt Heath Slater ganz schnell via Sandenbomb. Das ist so ein ganz schnelles Jobber-Match. Er hat dann gefeiert und dann haben wir halt den Heel Sin Cara, also Hunico, auf dem Titantron gesehen. Der zog seine Maske ab und zum Vorschein kam dann halt diese dunkle schwarze Maske und dann teilte er noch mit, dass wir am Sonntag erfahren werden, wer der richtige Sin Cara ist. Und ja, dann wird, glaube ich, nochmal die Musik eingespielt und wir sehen noch den Face Sin Cara im Ring. Das war übrigens ein ganz toller Kamerablickwinkel, wie auf dem Titan schon auf dem Bildschirm zu sehen war, wie der schwarze Mystico da war halt war. Und im Ring, dieses Licht war halt so gedämmt, im Ring auf der Ecke war Face Mystico. Ich habe gerade Mystico gesagt, ne? Ich meine natürlich den dunklen Hunico und der Face Mystico im Ring auf der Ecke hat zum Bildschirm geblickt und ist alles so abgedunkelt von dem Licht. Das war super. Das sah ganz toll aus. Ja, was ganz interessant war an dem Promo von dem Unico war, dass, und die Geschichte im Detail kenne ich gar nicht, aber er hat gesagt, er hätte ihm schon einmal als Mystico sein Gimmick im Prinzip gestohlen, Oder es klingt so, als wenn Unico früher in Mexiko die Mystico-Rolle hatte und dann der andere Mystico quasi das übernommen hat und dadurch ja so erfolgreich geworden ist. Und sagte, und das versucht er jetzt mit dem Sin Cara-Charakter zum zweiten Mal. Das fand ich ein bisschen seltsam. Das fand ich gut. Also da habe ich meine, ich konnte jetzt auch nicht so viel Spanisch, dementsprechend habe ich das jetzt ehrlich gesagt bis jetzt gerade immer noch nicht verstanden. Der hat das teilweise Spanisch, aber teilweise auch auf Englisch. Und mich hat vor allen Dingen verwundert, dass überhaupt der Name Mystico im Fernsehen da gefallen ist, weil da hätte ich gedacht, dass sie da vielleicht rechtlich ein bisschen Befürchtungen haben, das überhaupt zu machen. Ich glaube, der wurde auch schon mal in den Kommentatoren am Kommentatorentisch erwähnt, der Name. Bin mir aber nicht sicher. Naja, fand ich auf jeden Fall ganz gut. Also war nicht schlecht. Du hattest da ja schon deine Kritik zu angebracht. Das kann ich eigentlich auch Ja, ich hätte das durchaus. lieber im Ring gesehen, Ja, aber das stimmt schon, draufgekommen. aber es war so auch okay, fand ich. Backstage unterhalten sich mehrere mit Wrestler, mit General Nitus. Da steht auch wieder unser David Otunga und halt die anderen Truppen. Und sie planen am Montag in Action zu treten. Es gab übrigens, es fällt mir gerade ein, es gab diese eine Szene mit wie war das mit Dolph Ziggler, ne? Ja, der wurde ja von Hugh Jackman angegriffen, sagen wir mal. Ja, und da meinte Triple H ja noch, ob er Christian auch irgendwie Security Männer zur Seite stehen sollen, wenn ein paar Wochen die Muppets da sind. Die Muppets, die kommen Halloween, das ist glaube ich der 31. Oktober. Ist das wirklich so? Ja, die kommen wirklich. Das muss ich sagen, da freue ich mich sehr drauf. Ich wusste gar nicht, dass es bald einen neuen Muppets-Film geben wird. Wird bestimmt furchtbar. Gut, dann mit dem Muppets können sie ja im Prinzip dann nur Backstage-Skits machen, die werden ja im Ring nicht kämpfen können. Ja, das sollen sie ja auch nicht. Aber ich glaube, das wird sehr, sehr gut. Da gibt es, glaube ich, viele, viele, viele witzige Backstage-Segmente und wenn es diese Guest-Host-Sache nicht Woche um Woche gibt, dann finde ich das auch immer sehr, sehr gut und erfrischend. Man kann nur hoffen, dass der 31. Oktober nicht die letzte Raw vor einem Pay-Per-View ist. Ansonsten super. Ist denn da nicht Hornswoggle noch bei der WWE? Ich hoffe nicht. Wahrscheinlich ja. Er könnte irgendwie bei Superstars oder irgendwo anders sein, ne? Ah ja, der ist noch da. Der hat doch diese komische Beziehung mit AJ oder irgendwie so über NXT, was ja eh keiner mehr guckt. Es wurde jetzt übrigens, NXT wurde jetzt sogar auf www.com abgesetzt. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Ich glaube auf YouTube noch und ja, dann halt über andere Fernsehsender außerhalb der USA. Da gibt es ja noch Fernsehdeals mit Superstars. Fisch? Nee, mit NXT. Nee, es war Superstars. NXT gibt es nach wie vor, aber nicht auf der WWE-Homepage. Nee, warte mal, das ist andersrum. Superstars wurde auf www.com abgesetzt. So war das. Aber weiterhin produziert vom WWE. Ja, es muss weiterhin produziert werden, weil es noch Fernsehdeals außerhalb der Vereinigten Staaten für Superstars gibt. Ist ja auch eine seltsame Situation. Kann man so sagen. Ja, so ist das. Das nur dazu. Ich freue mich auf die Muppets. Das wollte ich eigentlich nur sagen damit. Ich finde das ziemlich furchtbar. Da gibt es furchtbare Backstage-Skits. Da wird es super Backstage-Segmente geben. Da freue ich mich tierisch drauf. Das wird ganz toll und ja. alle anderen 5-jährigen Fans. Nee, nee, nee, nee. Bin ja nicht so der. Ich hab's ja nicht so mit den Kindern da. Ich möchte nicht mit den Kindern verglichen werden. Deshalb guckst du ja auch so gerne Muppet Show. Nee, habe ich ehrlich gesagt nie geguckt. Ich habe hier so ein paar Muppets-Filme stehen, die sind ganz gut. Ich hoffe, ich habe die noch stehen, ehrlich gesagt. Ich sehe die jetzt gerade hier nicht, aber es entflammt gerade so ein bisschen Lust, das zu gucken. Vielleicht werde ich mir da heute Abend mal irgendwie die Oje. Weihnachtsgeschichte. Oje. Vielleicht werde ich mir heute Mach Abend mal mal die. weiter, bevor wir hier ins Kinderprogramm abrutschen. Vielleicht werde ich mir heute Abend mal die Muppets-Weihnachtsgeschichte angucken, auch wenn das so gar nicht passt. Ist doch bald Weihnachten. Ja, genau. Passt wohl. Wer hat denn im Original die Weihnachtsgeschichte geschrieben? Hier Dingens, das sollte man wissen, ne? Das ist jetzt extremes Grundwissen. Was man unbedingt wissen sollte, was ich jetzt, Also den Namen habe ich auf jeden Fall schon gehört, das ist das ja nicht, den weiß ich auch normalerweise. Ich müsste das jetzt gerade noch ein bisschen raus. Ja, das kenne ich wohl den Namen. Der hat auch irgendwas anderes noch geschrieben, was ich wahrscheinlich auch gelesen habe. Da muss ich jetzt gerade mal bei Wikipedia gucken. Von dem Menschen habe ich nämlich, glaube ich, auch schon mal was gelesen. Natürlich nicht die Weihnachtsgeschichte, die habe ich noch nicht gelesen. Ja, ich weiß gar nicht genau. So, wir gucken mal in die Literatur Einzelnachweise, was auch immer, Dingens bei Wikipedia. Heieiei. Werke. Oliver Twist, bla. Pff. Oh, da kommt mir jetzt doch gar nicht so extrem viel bekannt vor. Ich weiß gar nicht, ob ich Oliver Twist jemals gelesen habe. Hast du das gelesen? Mach mal weiter mit Raw, sonst kommen wir heute nicht mehr zum Tippen. Hast du Oliver Twist gelesen? Nee, nur eine Kurzfassung damals, als ich ganz jung war, da gab es irgendwie so von bestimmten Büchern so Kinderausgaben und da habe ich nur die Kinderausgaben mal gelesen. Ja. So, jetzt wird's echt schlimm. Jetzt sollten wir weitermachen. Kelly Kelly besiegt Natalya via Roll-Up in einem Non-Title-Match. Dieses Match erinnerte mich extrem an irgendein Match vor einiger Zeit. Vielleicht war es Night of Champions. Nee, wahrscheinlich nicht, denn das war gegen Beth Phoenix. Das war auf jeden Fall von den Moves. Nee, das ist Quatsch, was ich jetzt gerade erzähle. Nee, ganz schnell vergessen, was ich gerade erzählt habe. Naja, auf jeden Fall nach dem Roll-Up-Sieg von Kelly Kelly kommt dann direkt noch Beth Phoenix in den Ring. Die war am Kommentatorenpult und zeigt dann noch den Glam Slam gegen Kelly Kelly. Und Natalya nahm sie dann auch an diesen Aufgabegriff, den sie auch schon bei Raw gezeigt hat. Ich weiß nicht, wie der heißt. Der ist aber gut, der gefällt mir sehr gut. Der gefällt mir auch sehr gut. Der ist, glaube ich, auch relativ neu. Also auf jeden Fall in der WWE hat man den noch nicht gesehen. Das war ein interessantes Segment, weil dann hat der Phoenix die ganze Zeit vor Kelly das Mikrofon gehalten und er hat sie wirklich ganz furchtbar mal geschrien und war so kurz vorm Heulzusammenbruch. Da dachte ich schon, das ist jetzt aber ganz schön heftig. Da sieht aber die im Moment Champion ist, ganz schön schwach aus. Ja, Beth meinte dann noch, am Sonntag ist der Titelregentschaft von der Barbie-Puppe hier vorher zu Ende und hielt dann auch nochmal das Mikro hin. Also die Schreie, die waren schon super. Ja, das war für ein Babyface fast ein bisschen zu viel. Das war für PG Das schon könnte man fast ein jetzt bisschen wirklich als extrem. Weichei bezeichnen. Das war für PG schon fast ein bisschen extrem. So, Cody Rhodes. Fand ich ein gutes Aufbausegment. Cody Rhodes zeigt sich nochmal ein bisschen verärgert. Orton hat ihn verletzt. Die WWE unternahm greift gar nichts. Dann musste er den Titel gegen 10 andere Superstars verteidigen und jetzt heute direkt nochmal. Und am Sonntag hat er dann ja schon das dritte Match. Also Cody Rhodes ist nicht so zufrieden. Sheamus kommt dazu zu dem Intercontinental Championship Match. Und Sheamus kann Cody Rhodes besiegen, allerdings nur durch Disqualification, nachdem Christian ein weiteres Mal in das Match eingriff und Sheamus den Killswitch verpasste. Ja, das Match werden wir dann ja auch am Sonntag haben. Christian gegen Sheamus, beziehungsweise am Montagmorgen. Ja, ich gucke es mir später an. Ich werde das aufnehmen und aber so wie ich mich kenne, werde ich Montagvormittag dann schon Fernsehen gucken. Ja, das musst Wie du ich ja. das heute, so wie ich das heute mit dem UFC gemacht habe. Ja, das musst du ja auch schon, denn sonst wird das ja mal mit der Aufnahme nichts. Wieso? Ja, wenn wir um 3 aufnehmen, so ein Pay-Per-View geht 3 Stunden, dann musst du ja schon vormittags anfangen, ne? Ja, ich könnte auch um 13 Uhr erst anfangen. Das wird doch, nee, das wird nicht ganz reichen. Ja, endlich, das geht doch. Haben wir endlich Könnte nochmal auch, eine. ich könnte um 12 anfangen, weil ich war gerade noch bei 16 Uhr, aber heute haben wir ja Also, Montag. dein Rechnen ist heute wirklich ziemlich kaputt, du. Am Anfang hatte ich noch gesagt, von wegen, ich bin, ja, als wir mal um 16 Uhr angefangen haben, meinte ich noch, ich bin seit 10 Stunden wach. Und dann meinte er, hier um 4 aufgestanden oder was? Und jetzt schon wieder so ein ganz toller. Wer Finde meinte ich das? gut, finde ich gut. Wer meinte das? Ja, du. Ja. Da hast du dich bestimmt verhört. Du hast ja ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Gehör. Und du Schwierigkeiten mit dem Rechnen. Nein, mit dem Rechnen habe ich keine Schwierigkeiten. Also wenn ich morgen um 12 anfange, dann bin ich ja bis 15 Uhr mit dem Pay-Per-View durch. Da musst du aber straight gucken, ohne irgendwelche Pausen. Ja, ich gucke, wenn das denn nicht gucke, dann gucke ich meistens gerade. Weil wenn ich schräg gucke, sehe ich ja vom Bild nichts. Dann hast du, würde ich mal sagen, einen sehr komischen Fernseher. Ja, wenn ich schräg gucke, dann sehe ich nichts. Naja. Es kommt drauf an, schräg auf den Fernseher. Dann gucke ich aus dem Fenster, wenn ich schräg gucke. Ja, kommt drauf an. Nein, das kommt nicht drauf an. So, machen wir weiter. Was kommt denn jetzt? Du wolltest jetzt schräg gucken. Zack Ryder besiegt JTG via. Aha. Zack Ryder besiegt JTG via Rough Rider in einem Jobber-Match. Ja, habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, tun. Nicht so War sehr. ganz solide. Ja. JTG ist noch da. Das ist War auch auch, ein ich war kleines auch Wunder. überrascht, weil Zack Ryder und JTG sind ja jetzt beide nicht so die Stars und das Publikum war jetzt auch nicht so am furchtbar jubeln, aber so nachdem das Match dann vorbei war, so ab der Hälfte des Matches waren die ganz gut im Match drin. Das Publikum ist da ganz gut mitgegangen dann. Ja, wer hätte vor einem Monat noch gedacht, dass Zack Ryder bald ein Jobber-Match hat? Also ein Jobber-Match, wo er selber nicht in der Jobber-Rolle ist. Glaubst du, dass sie irgendwas mit JTG vorhaben, weil die Kommentatoren die ganze Zeit so darauf rumgeritten sind, dass JTG jetzt plant, wie Jay-Z in der Rap-Welt die WWE im Wrestling zu übernehmen? Oh, das habe ich gar nicht gehört. Nee, glaube ich nicht. Ja, mal gucken. Weil das haben sie So. 100 Mal gesagt. Das fand ich schon komisch und JTG soll jetzt wirklich Heel sein. Ja, das war ganz klar zu Noch merken. nicht. Das war jetzt nicht so schwierig. Oder was? Er hat dann auch dieses you know it von Zack Ryder ein bisschen nachgespielt. Da dachte ich am Anfang nach den ersten Sekunden, jetzt ist schon vorbei. Jetzt hat JTG gewonnen, aber dem war dann natürlich nicht so. So, John Laurinaitis sehen wir backstage. Der verfasst gerade eine SMS und Triple H kommt dann dazu und ist verärgert über die Superstars. John Laurinaitis schreibt ja die ganze Zeit irgendwas auf seinem Handy. Sind es E-Mails oder sind es SMS? Ich weiß ich nicht. Ich würde jetzt ehrlich Müssten gesagt, das eigentlich fast schon E-Mails sein, oder? ja, ich würde fast eher auf E-Mails tippen, ja. Nee, auf jeden Fall, Triple H spricht mit John Laurinaitis. Er ist nicht verärgert über die Superstars, er spricht über die verärgerten Superstars. Und Laurinaitis stellt sich auf Hunters Seite, versichert ihm die Loyalität und Hunter ging weg und Laurinaitis hing direkt wieder am Handy und hat weiter drauf rumgetippt und geguckt und gemacht. Matt Striker interviewt Randy Orton und Orton meinte, er hat schon drei dieser Match bestritten. Mark Henry dagegen noch kein einziges. Und Mark Henry sollte sich mal wünschen, dass Randy Orton das Match möglichst schnell beendet, ohne Henry irgendwie bewusstlos zu schlagen oder ihm viele Schmerzen zuzufügen. Und Orton versprach Henrys Run als Champion zu beenden. Randy Orton gegen Christian im Main Event endete im Double Countout, nachdem beide sich da draußen ein bisschen prügeln und Randy Orton das nicht frühzeitig gemerkt hatte. Der guckte da ganz entgeistert. Orton prügelte dann nach dem Match weiter auf Christian ein. Cody Rhodes kam dann noch heraus, attackierte Randy Orton. Sheamus stieg in den Ring und zeigte den Bro Kick gegen Cody Rhodes. Christian flüchtete und Sheamus verfolgte ihn durch das Publikum. Das sah ganz interessant aus. Christian ist ja anfangs gar nicht erst irgendwie vorangekommen, ne? Und Sheamus hat sich dann diesem Christian von hinten sogar geschubst hat oder so. Sheamus hat sich dann diesem Tempo angepasst, so mehr oder weniger. So, dann kommt noch Mark Henry heraus und verpasst Orton, der da im Ring liegt, den World Strongest Slam. Mark Henry holt sich dann noch einen Stuhl, kann den aber nicht einsetzen, denn Randy Orton ist schneller und zeigt den RKO gegen den World Heavyweight Champion und mit einem feiernden Randy Orton endet die letzte Smackdown-Ausgabe vor Hell in a Cell. Das war ein Ja, interessantes bei Promo dieser am Ende. Sendung war die Zelle nicht dabei. Nee, das war ganz interessant, dass am Ende, dass da dann noch Cody Rhodes hinzukam. Ich dachte, da kam dann noch, kämen dann auch noch Christian und diese ganzen Leute, die sich da halt mit dem David O'Tonga zusammengesetzt haben, dass da eben so eine Verschwörung kommt oder sowas, aber dem war nicht so. Das wird man über mehrere Wochen hinwegziehen. Ja, wahrscheinlich schon. Fand ich gut. Hat mir gefallen. Also insgesamt hat mir die Smackdown-Sendung seltsamerweise auch besser gefallen als vorher, aber die Matches waren auch ganz solide und vor allen Dingen auch das letzte, Randy Orton gegen Christian, ist eigentlich nie ein schlechtes Match, auch wenn das Finish ein bisschen seltsam war, aber es war halt wegen Pay-Per-View. Also ich fand es insgesamt nur ganz nette Sendung. Ja, sehe ich auch so und ich muss auch sagen, dass ich die Smackdown, ja, weiß ich nicht, vielleicht ein Tickenchen besser fand als Raw, vielleicht auch eher gleich. Schwer zu sagen. Ja, es gab da so Teile, die waren dann eher ein bisschen, naja, schwierig zu sagen. Wirklich schwierig. So, dein Fazit der Woche. Ja, also das finde ich nicht. Da, über dieses Auslassen streiten wir uns ja eh schon extrem lange. Ich finde, wenn man ein richtiger Wrestling-Fan ist, dann lässt man das nicht aus. Ja, dann würde ich aber eher SmackDown auslassen, weil unabhängig davon, ob Raw jetzt ein Tickchen besser oder schlechter ist als SmackDown, ist Raw halt einfach die Hauptshow und da passieren halt die wichtigsten Dinge. Also ich habe beispielsweise nächste Woche bin ich Dienstag und Mittwoch auf Dienstreise. Das heißt, da werde ich keine Chance haben, Raw zu gucken. Und dann komme ich erst am Donnerstag zurück. Und dann ist es meistens so, dass ich dann mich am Wochenende dafür dann entscheide, dass ich SmackDown gucke. Weil halt einfach die spätere Show, das eine Hauptsegment wird da in diesem Raw Rebound gezeigt. Und die Ergebnisse von Raw kenne ich dann schon. Und von daher ist das für mich dann einfach vom Ablauf her einfacher. Ich würde jetzt nicht sagen unbedingt, dass SmackDown besser ist. Es passt einfach vom zeitlichen Ablauf bei mir dann besser rein. Also ich muss sagen, ich habe sowohl SmackDown als auch Raw am heutigen Tage geguckt. Das wäre zum Beispiel für mich schlecht, weil ich höre ja immer die Podcasts und wenn ich die dann eine Woche nicht höre, das wäre dann würde es keinen Sinn machen, dafür Geld zu bezahlen. Dann müsste man das Abo auslaufen lassen. Ja, das ist natürlich auch wieder richtig. Nee, also ich muss sagen, ich habe da oftmals irgendwie so in der Woche mit Schule und dann so später, ja, ich weiß nicht, da gucke ich mir dann doch lieber irgendwie, ja, gucken nicht, aber da gucke ich, höre ich mir dann lieber halt noch irgendwie was an oder lese dann noch was oder wie auch immer. Da entscheide ich mich dann eher dafür, das am Wochenende alles zu gucken, was auch nicht schlecht ist, muss ich sagen. Wenn man das alles so einmal kurz vor der Aufnahme hat, so auf einem Punkt, das ist nicht verkehrt. Da ist aber dann halt eine Menge, was man gucken muss. Ne? Das ist richtig. Und jetzt läuft ja auch noch die Ultimate Fighter. Ja, man hat es alles im Zusammenhang. Ja, Ultimate Fighter, diese Woche habe ich noch nicht gesehen. Ich werde die allerdings morgen noch gucken. Das heißt, wir können die morgen auch noch mal kurz reviewen. Kurz. Ultimate Fighter war wieder mal sehr, sehr gut. Ja, ich möchte auch gar nichts wissen. Ich möchte das dann ja noch selber gucken. Vielleicht noch heute Abend. Wir werden sehen. Ja, du musst ja auch noch ein bisschen lesen. Ne? Also das ist das, deshalb versuche ich am Wochenende nicht auch noch die Weeklies zu gucken, weil am Wochenende ja häufig Samstag ein Pay-per-view ist, so dass ich am Sonntag dann Pay-per-view gucke. Samstag habe ich dann immer so meine Einkäufe und Zeug auch zu erledigen. Und damit ich dann nicht noch mehr Zeit mit 3 Stunden TV-Wrestling hier verbrate, dann mache ich das lieber nicht, weil ich ja dann am Wochenende auch die einzige Chance habe, mal ein bisschen länger am Stück sonst was zu lesen. Ja, ich muss sagen, gelesen habe ich diese Woche recht wenig. Liegt allerdings nicht daran, dass ich da irgendwie zu faul zu war, sondern ich habe mich halt auf mein Hörbuch konzentriert. Das habe ich dafür auch schon fast durch. Da fehlen mir jetzt noch 9 Tracks. Die werde ich auch heute Abend wahrscheinlich noch durchhören, würde ich sagen, weil das wirklich sehr gut ist. Ist das von dem, John Liven? Ja, genau. Ich gucke gerade danach, wie genau der Titel nochmal ist. Gott bewahre, ist das, glaube ich. So, gerade ganz kurz nach dem. Wie ist das gelesen? Ist der gut, der Köster? Ja, warte, ich guck gerade. Gerd Köster heißt der ja, glaube ich. Ja, Genau. wie ist Gerd Köster, Gott bewahre von John Niven. Ja, der Vorleser, der Gerd Köster, der ist genial. Da kann man nichts anderes sagen. Der liest das fantastisch vor. Der betont die verschiedenen Charaktere unterschiedlich. das So ist mal gut. wie das passt. Ja, auch nicht zu extrem, aber halt genau so, dass man sich da also diese Charaktereigenschaften, dass das passt, sich man das dazu denkt und immer weiß, wer redet und so weiter, ist super vorgetragen. Das Buch ist vor allem super geschrieben. Ja, Oder bin ich, ist das eine gekürzte oder ist das eine vollständige Lesung? es ist die gekürzte Lesung. Es ist allerdings nicht weiter schlimm. Ja, das weiß man ja nicht, weil man kennt ja nicht, dass das rausgekürzt ist. Also ich habe mich Also geärgert, als ich habe ja, nee, nee, ich, also ich bin ja jetzt schon recht weit hinten und ist mir jetzt noch nichts Negatives daran aufgefallen. Dementsprechend kann es nicht weiter schlimm sein. Millionär, das habe ich erst als Buch gelesen, Ja. finde ich super. Und ich habe es dann auch nochmal als Hörbuch mir angehört, weil ich es so gut fand. Und das Hörbuch war super, aber interessanterweise witzigste Stelle im ganzen Buch, wenn er da irgendwo joggen geht, die haben sie seltsamerweise im Hörbuch rausgelassen. Und das finde ich immer komisch. Wenn ich das Buch vorher nicht gelesen hätte, wäre es mir übrigens nicht aufgefallen, weil das Hörbuch war trotzdem super. Aber das fand ich irgendwie eine Ja, man muss auch sagen, dass man dieses rausgeschnittene oder gekürzte, das merkt man in der Regel nicht. Das ist ziemlich gut gemacht. Ich sehe jetzt gerade. Wenn du das Buch selber nicht liest, dann merkst du das nicht. Ich sehe übrigens Nur gerade wenn du das Buch zwischen der gekürzten und nicht ungekürzten Fassung sind 3 Stunden Unterschied. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Ach, es gibt beide Fassungen. Ja, es gibt beide Fassungen. Aber 3 Stunden ist schon ein bisschen was. Ja, da gibt es was Schlimmeres. Nee, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Habe ich sehr, sehr verschlungen. Habe ich auch heute einige Stunden lang gehört. Sehr, sehr gut. Daumen nach oben. Ich hatte mir am Wochenende auch eine Hörbuch-CD, muss man sagen, also keine CD wirklich mit einer Lesung, sondern oder mit einer Studiolesung, sondern eine Einzel-CD mit so einer Live-Lesung geholt. Und zwar gibt es ja in Köln, gibt es ja immer dieses Literaturfest Lit Cologne, nennt sich das. Und da sind dann auch Live-Lesungen. Und da ist mal einer aufgefallen, da war ich nur im Buchladen zu gucken, da bei den Hörbüchern, ob es was Neues Interessantes, da ist mir eine sofort ins Auge gefallen. Und zwar hast du das Buch auch mal von mir geschenkt bekommen. Und zwar von dem Moritz von Uslar, das Deutschboden. Und der hat auf dieser Litcoin so eine Live-Lesung, das ist dann immer nur eine CD mit 70 Minuten. Der hat ja zusammen mit einem Schauspieler gemacht, vor Live-Publikum, da hörst du dann auch an den Reaktionen. Und das war ganz interessant, weil der auf der einen Seite die Live-Lesung selber hat so 47 Minuten und dann kommen noch 25 Minuten, da hatten sie bei der Live-Lesung diese Band, die er da in Ostdeutschland auch getroffen hat und wo er mit vielen Mitgliedern dann was zu tun hat, haben sie eingeladen und dann spielen die da noch 25 Minuten lang Musik im Anschluss. Das fand ich ganz lustig, wobei die Lesung selber besser ist als die Musik selber, obwohl die Musik ist okay. Aber als ich die gehört habe, vor allen Dingen halt die Texte, da hatte ich direkt Lust, eigentlich das Buch nochmal zu lesen, was ja nicht geht, weil ich dir das ja leider geschenkt habe. Das waren immer nur so Oder? kurze Texte, ne? Das waren dann nur so Ausschnitte, ne? Die er vorgelesen hat. Sind dann Ausschnitte, aber gute Kapitel haben sie ausgesucht. Also von daher, ich habe es jetzt nur einmal gehört, aber ich werde es wahrscheinlich heute Abend vielleicht vorm Schlafengehen nochmal zumindest das eine oder andere hören. Es sind dann schon Kapitel, also so 16 Minuten ist dann so ein Track und es gibt ein Stück am Ende, wo der Utzler das selber auch ankündigt, wo er sagt, das Buch haben sie ja sowieso alle gelesen, deshalb gibt es jetzt einen Bonus-Track. Und dann lesen Sie dann nochmal bestimmte Zitate, die er da, während er dieses Reportagebuch geschrieben hat, aufgeschrieben hat aus seinem Notizbuch. Also da gibt es dann nochmal 10 Minuten Sachen, die nicht direkt im Buch stehen, obwohl er die da beim Recherchieren halt auch von den Leuten zu hören bekommen hat. Aha. Ja, okay, nur so Bonusback. stückchenweise. Ich glaube, das wäre nichts für mich. Es ist super. Aber man muss das mal gehört haben, ist super. Ich kann mal gucken, ob ich das Buch hier noch liegen habe. Also wenn da nicht mal, dann müsste eigentlich mal die Kindle-Ausgabe, die würde ich mir noch mal holen, glaube ich. Also das Buch, da hätte ich jetzt recht Lust, noch mal ein bisschen drin zu lesen. Da habe ich ja selten bei Büchern, dass ich da noch mal wirklich ein zweites Mal lese. Aber das ist auch wirklich hervorragend. Ich glaube, das Gott bewahre, das ist auch so ein Hörbuch, das würde ich auch noch mal von vorne hören. Später. Also das werde ich, wenn du mir das mal auslässt, mal hören und dann würde ich mir da überlegen, ob ich mir eventuell mal die Buchausgabe für den Kindle besorge. Ja, das mache ich auf keinen Fall nochmal. Das, nee. Da Aber auf kannst du nicht jeden so gut sein. Fall. Nee, aber wenn ich ein Buch als Hörbuch schon gehört habe, dann kaufe ich mir das nicht nochmal als Buch. Das, nee, auf keinen Fall. Kommen wir mal drauf an, wie gut das ist. Nee, das meistens mache ich jetzt selbst bei meistens diesen. habe ich erst das Buch und wenn das Buch sehr gut ist und das ein guter Vorleser dann macht, hole ich mir jetzt manchmal nochmal zu Hause. Das habe ich auch schon mal gemacht bei einem Buch, das wurde von Oliver Rohrbeck vorgelesen. Das würde ich allerdings nur in die Richtung von Buch in Hörbuch machen, weil ich da interessant fände, wie halt diese Charaktere und sowas von dem Herrn vorgelesen sind oder von der Frau. Andersrum würde ich das allerdings nie im Leben machen, egal wie gut das ist. Und Gott bewahre, ist schon verdammt gut. Sehr, sehr guter Humor, sehr, sehr toll geschrieben, finde ich super. So, morgen, wenn wir uns wieder sprechen, werde ich es durchhaben. Dann kann ich da mal ein paar Worte zu sagen mit einer Wertung oder so. Ja, lass uns mal so langsam zum Tipp kommen, Ja, das wollte ich dann wohl machen. bevor die Telekom hier wieder die Satelliten abschaltet. Wolltest du anfangen? Ja. Ja. Seamus gegen Christian. Soll ich anfangen oder willst du anfangen? Ja, du wolltest ja anfangen. Ja, mir egal. Ja, fang mal ruhig an. Also ich tippe ganz klar auf einen Sieg von Sheamus, weil ich glaube, dass Sheamus der nächste Gegner von Mark Henry wird und deshalb braucht er einen Sieg. Ich tippe auch auf Sheamus, weil der momentan extrem viel gewinnt. Der geht mir schon fast ein bisschen zu stark in die Richtung Super John Cena, wobei das gerade noch geht. Christian dümpelt jetzt so ein bisschen vor sich hin. Der ist so ein bisschen am Ende verloren. Christian, der dümpelt sie, ja, der Gott, der eine. Christian dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Der ist schon fast mit, der wird teilweise ein bisschen zu lächerlich dargestellt. Ich find's noch okay. Ja, okay, ist noch, aber auch knapp am Limit. Zwei Leute knapp am Limit. Ja, ich tippe auch auf Sheamus. So, dann kommt Sin Cara gegen Sin Cara. Da tippe ich auf Sin Cara. Ich auch. Okay, können wir das ja beides notieren. Ich tippe auf... Ja, wir können ja mal blau und schwarz. Das ist einfacher als Mystico und Fumiko. Wir können ja mal sagen, tippst du auf den blauen oder auf den schwarzen? Ich notiere für mich in der Klammer ein F für Face. Also tippe blaue, ich ne? Auf, ja, auf Mystico. Ich überlege gerade, ob man die Fehde vielleicht sogar noch mal ein bisschen länger hinziehen. Also was ich ja ganz interessant fand, der schwarze, also der Fumiko, der hat ja... Der meinte ja an diesem Promo, was auf dem Titanfront eingespielt wurde, von wegen am Sonntag entscheidet sich, wer der richtige Sin Cara ist oder der es wert ist, so genannt zu werden, beziehungsweise ich glaube, das hat Michael Cole danach gesagt. Das würde ja schon heißen, dass es danach schon wieder vorbei ist, wenn dann das Ende, wenn das ein richtiges Ende hat oder so, das Match. Das fand ich sehr interessant. Weil die wollten das ja auch mal machen. Hoch, scheiße. Hab ich nicht gesagt. Die wollten das ja auch mal versuchen mit diesem Rekord von wegen. Von diesem Rekord, die meisten Masten beim Event und so, weiß ich nicht, das finde ich ein bisschen komisch, wenn das alles so schnell. Also wenn dieser Kampf in Mexiko stattfinden würde, würde glaube ich erst der Schwarze gewinnen und dann irgendwann würde es zu einem Maske gegen Maske Match kommen und dann würde der Blaue gewinnen. Aber da WWE das meistens nicht so macht, würde ich auch mal darauf tippen, dass der Blaue, sprich das Match gewinnt. Also notiere ich auch bei dir ein F in der Klammer. In der eckigen Klammer. Blau. F. World Heavyweight Championship Hell in a Cell Match. Randy Orton trifft auf Mark Henry. Ich habe das C bei dem falschen hingeschrieben. Mark Henry ist natürlich Champion. Ja, und das ist natürlich nochmal ein Tipp auf Sheamus. Habe ich ja schon gesagt, dass Mark Henry einen neuen Gegner braucht. Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass oder weiß man schon, dass ich auf Mark Henry tippe. Ich glaube, das wird für ein Hell in a Cell Match eines der schwächeren Hell in a Cell Matches und ich hoffe, dass WWE nicht so blöd ist und Randy Orton den Titel gleich wieder gewinnen lässt. Ich habe das also Gefühl, dass Mark Henry sollte gewinnen, dann eine Fehde gegen Sheamus und dann kann parallel dazu Randy Orton eine Fehde mit Cody Rhodes anfangen. Ja, ich tippe auch natürlich auf Mark Henry, so schnell wird er den Titel wohl nicht verlieren, das glaube ich nicht. Ich glaube, das wird sogar ein recht unterhaltsames Match, vielleicht so ein bisschen brutaler und ich weiß nicht, eigentlich kann man Eingriffe bei so einem Steel Cage Match ist ja ein bisschen schwierig, aber Cody Rhodes hat ja noch kein Match auf der Card. Randy Orton, Christian, ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwas kommt. Ich hoffe nicht. Dass der Ref irgendwie K.O. liegt und dann irgendwie, ja, ich weiß nicht. Könnte interessant dieser, werden. Dieser Eingriff von Edge damals als Kameramann, das fand ich noch okay, aber ja. Da muss man immer sehr vorsichtig sein, finde ich. Ja. Ich weiß nicht. Ich würde mir wünschen, dass mal wieder was auf dem Stil, auf dem Hell in a Cell, beziehungsweise auf dem Käfig passiert. Oder irgendwie sowas. Bei den beiden mit Sicherheit nicht. Ja, stimmt auch wieder. Nur mit Randy Orton und dann wird er da irgendwie raufgehetzt von Cody Rhodes und Christian. Ne. Dann wird er da irgendwie bearbeitet und dann, ja, irgendwie sowas. Ne, glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht, aber wäre cool. Mark Henry, tippe ich natürlich. So, dann kommt das Divas Championship Match. Kelly ist noch Champion und trifft auf Beth Phoenix. Ja, ich glaube Beth Phoenix jetzt so langsam. Wenn sie das nochmal herauszögern über ein Pay-Per-View, das können sie eigentlich kaum machen, dann wäre das schon wieder vorbei. Und Beth Phoenix wollen sie eindeutig den Titel auch mal geben. Wobei, die wirkte bei Raw auch schon wieder so stark. War es bei Raw? War es bei SmackDown? Ich habe keine Ahnung. Bei beiden? Ich meine SmackDown. Da wirkten... Phoenix und Natalia so stark, aber ich tippe trotzdem auf Phoenix, weil Natalia da die Hauptarbeit gemacht hatte. Wenn man Phoenix den Titel jetzt nicht gibt, dann wird das, glaube ich, ziemlich schwierig, das noch zu machen. Ja, ich bin das mir heißt auch ziemlich sicher, schwierig. Dass Phoenix den Titel jetzt hier gewinnt und ich finde das eine ziemlich dämliche Entscheidung. Das hätte man beim letzten Pay-Per-View in ihrer Heimatstadt machen müssen, da hätte es ganz andere Reaktionen gegeben. Da hätten sie dann Videoclip mit Reaktion kann man sich ehrlich gesagt sonst wohin stecken, denn So, Reaktion bei achte wem. mal bitte auf deine Sprache, sonst beenden wir die Sendung sofort. Ja, ich habe das ja extra nur umschrieben. Auf jeden Fall können diese Clips mit Reaktionen relativ egal sein, der WWE. Denn ja, außer Raw und dem Pay-Per-View SmackDown ist ja eh bis zum Ende bearbeitet. Also diese Reaktionen, die kann man reinschneiden und die werden eh in solchen Clips immer verstärkt oder reingeschnitten oder wie auch immer. Also dementsprechend, das ist total egal. Ich fand das ehrlich gesagt sogar ganz witzig, Ich dass. finde das nicht total egal. Also ich finde nach wie vor, dass eine der stärksten Geschichten die Reaktion bei dem ersten One-Night-Stand gegen John Cena waren. Und die waren nicht künstlich reingeschnitten. Und das merkt man dem auch an. Das ist richtig. Das waren aber auch wieder ganz, ganz andere Reaktionen. Die bekommt man anderswo gar nicht. Auch nicht nur, weil Beth Phoenix in ihrer Heimatstadt kämpft, das ist Quatsch. Aber solche Reaktionen, wie das Phoenix in ihrer Heimatstadt gekriegt hat, kriegen die Dieben sonst grundsätzlich nicht. Das ist Das war richtig. schon außergewöhnlich für die Dieben. Deshalb hätte man das gut ausnutzen können, weil was bringt das jetzt, dass man den Titelwechsel einfach mal um 2 Wochen verschiebt? Hat doch nichts gebracht. Hätte man noch machen können. Hätte keinem wehgetan und man hätte ein schönes Videosegment gehabt. Was man auch so durchaus machen kann. Ich finde das ganz in Ordnung so. Kann ich jetzt nicht großartig was gegen sagen. Ist ja eh sowieso so. WWE, die hat rund um Jahr die Plan, die muss ja auch irgendwie dieses Divenfeld füllen. Ist man, glaube ich, durchaus dankbar, wenn man das nochmal 2 Wochen hinschieben kann. Wobei ich nicht den Eindruck habe, dass sie rund ums Jahr planen. Ich habe immer den Eindruck, die planen eine Woche im Voraus. Nee, also das eindeutig nicht. Die planen schon etwas länger. So. Aber die Hell in a Cell Matches sind überhaupt nicht aufgebaut. Also es gibt jetzt keinen Grund, warum Randy Orton und Mark Henry in einem Käfig, wie du es nennst, kämpfen müssen, weil es gab an keiner Stelle irgendwie ein Eingreifen von außen, der das so rechtfertigen würde. Das macht man nur, weil zufälligerweise zu diesem Zeitpunkt Hell in a Cell ist. Und Das ist daher kann man da richtig. jetzt von einer weitsichtigen Planung auf jeden Fall nicht sprechen. Weil sonst hätte man Äh, ich sich glaube, Matches diese weitsichtige Planung, wählen dieses. müssen, wo Mark Henry irgendwie sich Verbündete sucht und regelmäßig die Verbündeten dann auf Randy Orton einschlagen. Ich glaube, man plant schon weitsichtig, aber nicht auf irgendwelche bekloppten Gimmick-Pay-Per-Views, die, glaube ich, den WWE-Writern auch eher ziemlich egal, beziehungsweise auch die WWE-Writer auch eher ziemlich störend finden. Ich glaube, diese Gimmick-Pay-Per-Views, die sind einfach nur da, um ein bisschen Geld zu ziehen und das war's dann auch. Ich glaube, die findet niemand so schön. Und dafür irgendwelche anderen Stories, die man weiterreichend plant, irgendwie zu unterbrechen, da hat, glaube ich, auch keiner Lust drauf. Früher war das anders mit Hell in a Cell. Das ist richtig, da gab es aber auch keinen festen Pay-Per-View, keinen festen bekloppten Gimmick-Pay-Per-View, wo dieses Gimmick irgendwie verheizt wurde. Da wurde das sinnvoll genutzt, meistens bei Armageddon, gerne auch mal beim SummerSlam, auf jeden Fall frei beweglich Aber zwischen den Pay-Per-Views, da wenn wurde das das. Storyline Sinn gemacht hat. Ja, eben, da hat das Sinn gemacht. Wobei ich das bei dem Match mit Mark Henry noch fast in Ordnung finde. So von wegen Mark Henry möchte Randy Orton zerstören, nutzt dazu den Käfig, bla bla bla und so weiter. Beim Main Event ist schon ein bisschen schwieriger. Beim Main Event würde ich einfach sagen, ich bin extrem gespannt, was daraus wird. Ein Triple Threat Hell in a Cell gab es ja, glaube ich, so, ja, auf jeden Fall in letzter Zeit nicht. Bei WWE meinten die ja, es wäre das erste, kann ich mir bald nicht vorstellen. Tatsächlich das erste Triple Threat. Naja, das könnte auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden. Mal. Drei gute Wrestler, da könnten, ja, drei relativ gute Wrestler, da könnte was Gutes draus werden. Ja, wollen wir mal gucken. Aber das mit den Dieben haben wir jetzt beide getippt, ne? Ich Ja. tippe auch auf Best die nächste. Wir haben, ja, ihr habt so leichte Befürchtungen mit dem Main Event, aber mal sehen. Thomas, Mirko, Thomas, Mirko, Thomas. So, du darfst tippen. WWE Hell in das WWE Championship Hell in a Cell Match. John Cena ist Champion, trifft auf CM Punk und Alberto Del Rio. Triple Threat, alle gegen alle. Also es fällt mir etwas schwer zu tippen, aber ich tippe auf Alberto Del Rio. So, da fällt es mir auch schwer zu tippen. Der Rio nochmal Sage den ich dir Titel. meine Begründung ja auch noch nicht. Nee, die Mexiko-Tour. Cena den Titel weiter. Also ich glaube, Punk bekommt den noch nicht. Nicht nochmal. Was schade ist, aber dem ist so. Der Rio schon wieder den Titel zu geben nach diesem komischen einmal weg und wieder da, finde ich komisch. Ja, gut, Ratings und so weiter, ist sehr seltsam. Ich tippe, dass Cena den Titel behält, auch wenn das nicht alle nicht so schön wäre für Ende von dem Pay-Per-View, dann wäre da ja irgendwie nichts passiert, aber ich tippe trotzdem auf Cena, auch wenn ich mich damit wahrscheinlich ins Ausmanövriere. Interessanterweise ist es auch der einzige Tippunterschied, den wir in dem ganzen Pay-Per-View haben, sonst hätte das Tippspiel auch gar keinen Sinn gehabt. Ja, das ist schon, ja, es gibt erstmal wenig Matches und man muss sagen, bei vielen Matches erscheint es zumindest eindeutig. Wobei WWE macht Wenn man das oftmals nicht gerade bei den gewinnt, das muss Paper. aber ja nicht bedeuten, dass es tatsächlich auch eindeutig Ja, wird. WWE bringt gerade bei den Pay-Per-Views, wo alles so eindeutig scheint, oftmals einige überraschende Dinge. Wo ich auch noch was zu sagen soll, von wegen überraschende Tippspiels und wo alles klar scheint. Gerade bei TNA-Tippspiels, beziehungsweise gerade TNA-Tippspiels, habe ich oft gegen dich gewonnen. Warum? Weil ich einfach irgendwie wurscht dir irgendwas rausgetippt habe und du einfach irgendwie versucht hast, da ein bisschen Sinn reinzubringen. Ja, lass mich nochmal kurz meinen Main Event-Tipp bisschen begründen. Die Also das eine ist, Mexiko-Tournee. was du gesagt hast, ja klar, wir haben ja jetzt beide getippt. Jetzt kann ich ja nochmal kurz was dazu sagen. Und das eine ist natürlich, was du auch gesagt hast, die Mexiko-Tour. Und das andere ist ja, aus meiner Sicht müsste bis November spätestens bis zur Survivor Series John Cena den Titel sowieso abgeben. Weil in der Survivor Series gibt es dieses Tag-Team oder dieses klassische Survivor Series-Match mit Rock. Ich glaube, nur weil Cena Aber da in dem Match es ist. gibt bei der Survivor Series gleichzeitig auch einen Titelkampf. Und ich glaube nicht, dass Cena bei zwei Matches in Survivor Series. Ich würde sagen, nur weil Cena in dem Elimination Match ist, schließt das nicht aus, dass er da Champion ist. Und ich würde auch mal meinen, dass der Titel auch gar nicht mal unbedingt umkämpft werden muss. Vielleicht wird er ja sogar in dem Survivor Series Elimination Match umkämpft, wer weiß. Der ist, glaube ich, sogar schon angekündigt. Also ist auf jeden Fall so, das ist auch eine Info von Dave Meltzer, dass es klar ist, dass bei Survivor Series auch Titelmatch ist. Von daher ist davon auszugehen und dann würde ich tippen, dass entweder Punk oder Alberto Del Rio zu dem Zeitpunkt Champion ist. Was ich mir, und deshalb jetzt nochmal zurück zu dem Tipp. Ich habe jetzt, ich war am Schwanken zwischen, gar nicht zwischen Cena und Alberto Del Rio, sondern zwischen CM Punk und Alberto Del Rio. Also Punk halte ich Was für ich mir sehr, auch, sehr was ich mir unwahrscheinlich auch leider. vorstellen könnte, ja, lass mich kurz den Gedanken zu Ende führen. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass CM Punk den Titel gewinnt und Alberto Del Rio dann bei der Mexiko-Tour gegen CM Punk den Titel gewinnt, weil ich mir sicher bin, dass Alberto Del Rio nicht bei der Mexiko-Tour gegen John Cena gewinnt. Ach, du meinst einen Titelwechsel während der Mexiko-Tour, die ja gar nicht Ah, aufgezeichnet da wird? gibt es ja die Raw-Aufzeichnung. In Ich Mexiko? könnte mir, Ehrlich? es gibt in Mexiko eine Raw-Aufzeichnung und ich könnte mir vorstellen, also entweder will man dann, dass der Rio bejubelt wird als Champion, dass er da als Champion einmarschiert, oder dass er vielleicht gegen den Titelträger in Mexiko gewinnt. Das wäre natürlich ein Wahnsinnsjubel. Und ich glaube aber, dass man Cena, weil er in der Regel ja nicht verliert, dass man ihm hier dann fast eher den Titel abnimmt. Weil es ist ja so, es kann zum Beispiel der Rio CM Punk covern und dann hat Cena, ohne dass er verloren hat, einfach seinen Titel abgegeben. Deshalb ist das, glaube ich, die beste Chance, jetzt den Titel von Cena wegzubekommen erstmal. Ja, oder man bringt halt bei der. Obwohl ich den Wechsel dann für einen Pay-Per-View ziemlich albern finde. Ja, oder man bringt halt bei der Mexiko-Tour auch einfach Cena gegen Del Rio. Auch wenn Cena Ja, aber wenig ich verliert. habe Ich nicht weiß nicht, gesagt, man könnte da ja auch das irgendwie was würde Cena Unfaires bringen. gewinnen. Und ich weiß nicht, ob das so gut wäre für Mexiko. Ja. Weil Cena hat jetzt, weiß ich nicht, er verliert ja nie, und wenn er mal verliert, dann ist ja einmal alle 5 Monate oder so. Leider. Naja, das ist auf jeden Fall interessant zu sehen. Also CM Punk halte ich wie gesagt für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er den Titel nochmal bekommt, leider. Ich Ich bin da gar weiß nicht, nicht so. ich finde, der ist schon wieder so ein bisschen aus dem Main Event Bild raus. Ne, kann ich nicht sagen. Finde ich nicht. Ich glaube, mit CM Punk hat man jetzt einen, der aus meiner Sicht nach wie vor so in der Main Event-Ecke hängt und auch Main Event würdig ist. Ich glaube, in 2, 3 Monaten wird er nicht mehr so im Main Event stehen, dann wird das vorbei sein. Das Problem ist, dass er im Moment so mehr als Face ist und die sozusagen Face Main Event Rolle fast immer John Cena bekommt. Das ist so ein bisschen das Problem. Ja, das Problem ist auch mir aber dieses. vorstellen, dass, weil ja John Cena dann, und so langsam bewegen wir uns ja schon wieder auf die Road to WrestleMania hin, mit dem Cena Rock Match bei Survivor Series, und dann ist ja auch bald schon wieder Royal Rumble. Ich könnte mir vorstellen, dass da, weiß ich gar nicht, Cena Rock wird wahrscheinlich kein Titelmatch werden, ne? Wo denn? Und dann könnte ich mir vorstellen, dass dann zum Beispiel das Titelmatch CM Punk gegen den dann amtierenden Champion ist. Vielleicht ist es ja dann noch Alberto Del Rio. Ja, die aktuell, dass da so drei Leute halt in diesem Main Event Picture stehen, das zeigt ja auch, dass da einer mehr oder weniger so zwischenpendelt, dass der nicht direkt, ja, dass da so ein bisschen halt dieser Gegner fehlt, halt noch, ne? Genau, man müsste noch einen Heel haben, der auf derselben Ebene ist. Ich wüsste gar nicht, wer bei Raw da jetzt im Moment ist. Haben wir da noch jemanden? Ja, Miz und R-Truth, Aber die sind ja aber Miz am gefeuert. ehesten noch, aber der ist ja jetzt auch erstmal weg vom Fenster. Ja, wer weiß, was da noch passiert. Interessant, interessant. Es gibt momentan viel zu machen. Ich bin sehr gespannt, wie der Pay-Per-View wird. Ich freue mich auch schon. Bin sehr gespannt. Seltsamerweise, ich glaube auch, dass der Pay-Per-View von den Zahlen her nicht besonders erfolgreich sein wird. Aber ich bin auch ziemlich gespannt, vor allen Dingen auf den Ausgang dieses Matches. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das Match gar nicht mal so schlecht wird. Ich kann mir auch Ich bin vorstellen, dass auch der. von der Matchqualität, ich bin ziemlich stark davon überzeugt, dass Christian gegen Sheamus ein ganz anständiges Match wird. Ja, glaube ich auch. Sin Cara gegen Sin Cara. Bei Mystico gegen Unico ist das ein bisschen eine Ich Glückssache. glaube, da wird das wird ein ganz Die schrecklich. Moves verlaufen. Ich glaube, das wird ein ganz schreckliches Match, weil da extrem viel schief geht. Ich erinnere mich gerade an einen Move von SmackDown, wo Sin Cara diesen einen Springboard von den Seilen gezeigt hat, wo er sich da im Flug irgendwie umdreht. Das sah auch ganz schrecklich aus. Muss man mal gucken. Also das ist so ein bisschen eine Glücksgeschichte. Das mal gucken, wie das ausgeht. Was haben Ich wir dann noch? glaube, wir haben recht gute Chancen, dass wir. Diesen Match wird langweilig. Ich Naja, die glaube, Hell in a Cell. wir werden gute Okay, Chance und das haben. andere wird wahrscheinlich gut werden. Wir werden wohl eine gute Chance haben, noch ein Überraschungstag-Team-Match auf die Karte zu bekommen. Ich glaube, da haben wir gute Chancen. Ansonsten, so von der Karte her, würde ich sagen, dass die Hell in a Cell-Matches beide ordentlich Zeit bekommen, denn sonst ist da ja nicht viel. Was natürlich wiederum sehr gut ist. Was könntest du dir denn als Überraschungsmatch vorstellen? Eher Boom, aber dann gegen wen? Wer ist denn da? Airboom auf jeden Fall und dann, ich habe schon drüber nachgedacht, vielleicht Jack Swagger und Dolph Ziggler. Ansonsten, ja, die Usos scheiden dann ja erstmal aus. Wen haben wir denn noch zuletzt aufgebaut? Ja, Miss R-Truth sind ja weg vom Fenster, vielleicht kommen die wieder mal, wer weiß. Ja, sowas könnte natürlich auch noch kommen, ne? Als Segment, das so ähnlich wie damals Nexus irgendwie Miss und Artus reinkommen und irgendwas zerstören einfach. Oder irgendjemanden motivationslos einfach angreifen. Und dann kommt Theodore Long. Und, naja. Na, das hoffen wir mal nicht. Ja. Ich möchte übrigens gerade nochmal darlegen, wie viele Pay-Per-Views in diesem Jahr noch kommen. Wir reden ja gerade über Survivor Series und denken, okay, das war's dann. Also, erstmal kommt am 23. Oktober, also 2 Wochen, Quatsch, in 3 Wochen, Vengeance aus dem AT&T Center in San Antonio, Texas. Oh, Heimatstadt von Shawn Michaels. Vielleicht kommt er ja mal wieder. Ich meine eigentlich sogar, dass ich da letztens mal irgendwas von gelesen habe. Ja, die kommt direkt vor. Ja, muss dann vor Vengeance sein, ne? Könnte sein, entweder davor oder, ja, der muss ja dann davor sein. Ne, muss nicht, denn der Oktober hat ja noch mehr Tage, aber ist davor, also vor dem Pay-Per-View. Ich war mir nicht sicher, ob es vor Survivor Series ist, aber dann wohl eher vor Vengeance. Am 20. November aus dem Madison Square Garden in New York Survivor Series. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Ich glaube, das wird richtig gut. DVD würdig, der Kauf. Und last but not least, ich dachte eigentlich, wir hätten noch Armageddon schon wieder dieses Jahr. Aber Tables, Ladders and Chairs am 18. Dezember aus der First Marine Arena in Baltimore, Maryland. Das wird ja seltsamerweise meistens gut, obwohl Ja, aber nur wegen den TLC-Matches, ne? obwohl ich ja diese Gimmick-Pay-Per-Views auch nicht mag, Money in the Bank und Tables, Ladders, Chairs wird häufig trotzdem gut. Ja, Money in the Bank finde ich sogar noch halbwegs in Ordnung, wobei ich das Money in the Bank Match auch gerne wieder bei WrestleMania hätte, aber Hell in a Cell und TLC, ne, muss ich auch nicht haben. Gerne weg. Ich glaube, es gibt, glaube ich, noch so einen blöden Gimmick-Pay-Per-View, ne? Es gab mal dieses Schöne mit diesen Scramble-Matches, wo dann irgendwie laufend während des Matches der Champion wechselte und wer am Ende noch Champion war, der war dann der Gewinner. Ja, das war, Das gab es aber, glaube ich, nur einmal. War das nicht der, den sie dann Breaking the Limit oder irgendwie Over the Limit Nee, ich oder glaube, das war bei Unforgiven oder so. wie auch immer. Also den bringen sie hoffentlich nie wieder, obwohl. Warte mal, ich habe hier meine Notizbücher liegen. Ich habe mir da, glaube ich, mal irgendwo Notizen zu gemacht. Ich werde mir das mal. Damals im Jahre 2009. So die Größenordnung müsste das gewesen sein. Das war ein ziemlich furchtbarer Match, dieses Scramble-Match. Da gab es auch noch die ECW, oder? Waren da nicht sogar drei von diesen Matches? Ja, der Opener war um den ECW in diesem an diesem Scramble. Finde ich jetzt so auf schnell nicht wieder nehmen. Ne, ist auch schon Ich gut. meine, ich mein, es war Unforgiven. Wir können das aber mal googeln, das ist ja nicht so viel. Aber Herr Google weiß das bestimmt auch nicht. Da weiß auch nicht alles. Ja, doch, das weiß er. Wie einer so viel wissen kann, ne? Ja, ansonsten lese ich jetzt gerade das Buch von dem Eugen Ruge. Das gefällt mir bisher ganz gut. Da habe ich jetzt so ein Drittel gelesen, aber das muss man sehr langsam lesen. Also normalerweise lese ich so ein Buch sonst am Wochenende durch, aber da muss man schon gut aufpassen. Das ist schon recht anspruchsvoll, aber würde ich auch behaupten, dass das der ganz heiße Kandidat auf ja, wie heißt dieser Preis? Der Deutsche Buchpreis? Ja, genau. Der Sieger beim Deutschen Buchpreis wird. Könnte ich mir schon gut vorstellen. Das Deutsche Buchpreis oder Deutsche Literaturpreis? Okay. Ja, ich war richtig, also du warst richtig und ich war richtig. Das Match war 2008 und zwar bei Unforgiven 2008, wie ich das gesagt hatte wiederum. Ja. Rumble würde ich jetzt nicht als Gimmick-Pay-Per-View bezeichnen. Ich meine, es gibt noch irgendwas anderes, aber ich bin mir nicht sicher. Ich werde das mal zum Morgen recherchieren. Ja, es gibt noch diesen ja, es gibt noch Elimination Chamber. Wobei das Elimination in Chamber Ordnung gibt ist. es noch. Wobei das in Ordnung ist, weil das schon immer um den Zeitpunkt ist. Ich finde das, also wenn man sich das so überlegt, ne, das sind alles so großartige Stipulations, Die werden immer verheizt. Ja, weil da irgendwie angeblich ja Leute durch Wow. zum Kauf gezogen werden, ne? Aber. So, ich wollte gerade noch irgendwas erwähnen. Ja, so langsam sollen wir mal zu Ende kommen. Ich habe es jetzt auch leider schon wieder Uf vergessen. Hast du UFC gesehen? UFC Live on Service. Nee, habe ich nicht. Guck dir das unbedingt an. Eine der besten UFC-Shows und ist ja eine ganz normale TV-Show, das heißt unter 2 Stunden. Eine der besten UFC-Shows dieses Jahr. Ja, weißt du übrigens, was bei Unforgiven 2008 auch war, beziehungsweise mit zwei Unforgiven 2008? Mit den Scramble Matches, das war der erste Pay-Per-View, den wir in der ersten Dropkick Drama besprochen haben. Ja, da kannst du mal sehen. Ja. Die Scramble Matches, die waren eigentlich sogar ziemlich gut. Du kannst ja mal eine Dropkick Drama Statistik erstellen und dann auf der Website veröffentlichen, wie viele Pay-Per-Views schon besprochen worden sind und so weiter und so fort. Müsstest du natürlich alle 267 Folgen nochmal durchhören. Ja, das ist ein Unding, das zu machen. Das werde ich nie machen. Vielleicht machen wir. Kannst du auch mal machen. Wir werden das vielleicht mal so einführen, so jetzt jede Ausgabe vor 100 Ausgaben oder irgend so ein komisches. Ne, das machen wir nicht. Das wäre von der Idee Aber wir vielleicht müssen sogar ganz mal gut. so, komm her, Kollege, wir müssen mal zum Ende kommen. Unbedingt. Ja, damit ich hier, ich muss mir noch mal kurz die Facebook-Geschichten angucken. Die Facebook-Geschichten angucken. Ja, gut, sie überträgt doch die Vorkämpfe mal auf Facebook und die will ich mir auch noch angucken, weil die auch sehr gut gewesen sind. Ja, meines Wissens nach kann man die nur live auf Facebook gucken. Ich weiß jetzt nicht, was du da komische Sachen vorhast, aber das belassen wir mal dabei. Nee, man kann die auf On Demand bei Dingens da bei UFC.com gucken. Okay, dann ist ja alles in Ordnung. Ja, dann sind wir heute vorbei. Morgen sind wir schon wieder da. Aber dann nur. Dreiviertel. 15 Uhr für den Review des Pay-Per-Views Hell in a Cell und natürlich für die feierliche Begehung des Tages der Deutschen Einheit. Unbedingt. Außerdem, mein Hörbuch ist dann auch durch und Ultimate Fighter können wir noch zwei Worte zu verlieren. Ja, das morgen in einer Dreiviertelstunde. Und ein ausführliches Review des Hörbuches Deutschboden aus Anlass des Tages der Deutschen Einheit. Ja, und Gott bewahre. Warst du heute in der Kirche? Ja, natürlich. Okay. Das wollte ich jetzt nur gerade noch wissen. Da zu Kirche hat übrigens Gottesdienst und so hat Gott bewahre das Buch auch eine sehr eindeutige Meinung. Kann ich nur unterstützen. Das Buch wird dir gefallen. Also wenn da eine kritische Einstellung ist, brauchst du mir das als Hörbuch nicht geben. Weil ich da bin ich in der Lage, mir meine eigene Meinung bilden zu können. Nee, ich weiß nicht, es ist keine kritische... Und da habe ich auch eine sehr eindeutige Meinung, aber wahrscheinlich kann man das nicht verstehen. Ist der Nibben Engländer oder Amerikaner? Weißt du das, oder? Nee, das ist eine Frage. Wenn ich wüsste, würde ich ja nicht fragen. Also er ist sehr kritisch gegenüber den Amerikanern. Ich würde auch mal meinen, er ist Amerikaner. Ja, denke schon. Ja gut, das kannst du dann eh nicht vergleichen. Obwohl, es gibt in Amerika, interessanterweise in der Heimatstadt von Shawn Michaels, gibt es eine sehr interessante Kirche, diese Oak Hills Church. Ja, da wurden auch mal die Zehen. Max Lucado, der auch ein relativ bekannter Prediger ist, auch da seine Predigten hält. Und die haben einen sehr, sehr guten Podcast. Die haben auch eine sehr, sehr gute Webseite und die Kirche finde ich ganz gut. Aber natürlich sind auch einige so, die, wo der Bush zum Beispiel Mitglied ist, da, das ist auch eine Katastrophe. Also gegenüber denen kann man auch zu Recht kritisch sein, weil das, was die machen, das ist nicht mehr in Ordnung. Ja, das Buch, das hat auch nicht unbedingt immer so ein Extrem, also es hat schon eine kritische, aber auch so ein bisschen humoristische Meinung und ja. Wurde diese, weißt du, dass diese 10 2000, ich weiß nicht, 2009 oder so, bei Backlash, als dieses Match mit Shawn Michaels und Gott gab und wo Vince dann mit Shane in dieser Kirche war, meinst du, das wurde da auch gedreht? Meinst du in der Oak Hills Church? Ja. Nee, glaube ich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Naja. Ich glaube auch, dass der Shawn Michaels nicht ein Mitglied der Oak Hills Church ist. Ich glaube, der ist auch eher in einer dieser etwas seltsamen mit den neugeborenen Christen, wo der Busch auch drin ist. Denn ansonsten wird der diesen Unsinn mit der Jagdshow auch nicht machen. Ja, das ist echt ziemlicher Unsinn. Ich habe mir da ja auch mal eine Folge angeguckt. Also, da kannst du echt nur... Man kann ja aus ob man jetzt Tiere essen darf oder nicht, da kann man ja solcher oder solcher Meinung... Ja, aber nicht einfach erschießen. Nur aus Spaß da irgendwelche anderen Lebewesen zu töten, ohne dass man wirklich... da dann irgendwas von hat oder dass man dazu gezwungen ist, wenn man sonst verhungern würde oder was weiß ich in der dritten Welt, das ist nicht akzeptabel. Das sehe ich genauso. Des christlichen Glaubens. Von daher glaube ich eher, dass der das irgendwie alles falsch verstanden hat. Ja, eine sehr seltsame, komische, schreckliche Sendung. Ja. So, bevor unsere Sendung auch noch ganz, ganz schrecklich und komisch und seltsam wird, wollen wir jetzt auch endlich mal Schluss machen. Das war super Dropkick Drum 154. Morgen geht's weiter mit der nächsten Ausgabe. Ja, du darfst mal wieder die abschließenden Worte verlieren, wie immer. Palim, palim.